Ah, das, hallo. Das Licht ist noch nicht an. Ich habe euch überhaupt nicht gesehen. Willkommen zu der heutigen Folge Explore the Pack, wo ich mich ausziehe. Auch, aber daneben reden wir auch über interessante Rollenspielthemen. Wie jedes Mal in dieser schönen Sendung. Ich habe heute drei wundervolle Gäste. Der erste davon... Ah, nehmen wir das Beste zum Schluss. Der erste davon... Finnen Hilltoppel. Unser Bade. Gespielt von Hendrik Müller. Gut, auf die... Hallo, vielen Dank. Ja, danke, ja, danke schön. Danke. Der zweite von Ihnen, Lucien Elgard. Unser Paladin, gespielt von Julian Harder. Vielen Dank für die Einladung, Linus. Oh, danke. Das ist kein Problem, kein Problem. Und der dritte davon, der eine, der einzige, unser Ehrengast, Toni Sattler. Als Fair Toni auch auf YouTube bekannt. Hier. Heute wird viel angefasst. Ja. Freut mich dabei zu sein. Gespannt. Heute hier mit einer Mission, mir diesen Kommentatorsitz nie wieder zu überlassen. Und ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg, das Ganze anzufangen. Also, am Anfang können wir uns eigentlich nochmal durch ein paar Announcements wagen. Ich habe keine Liste, deshalb greife ich die jetzt einfach aus der Luft. Die Verlosung von unseren Dice Trays, immer noch im vollen Gange. Solange ihr bis zu einem bestimmten Tag abonniert, den ich nicht kenne, der aber sich ungefähr in den nächsten ein bis zwei Wochen befinden sollte, habt ihr eine Chance, das erste der Dice Trays zu gewinnen. Danach monatlich eine weitere Verlosung, zumindest erstmal im nächsten Monat. Ich denke, dass es die Monate danach weitergeht. Angedacht. Bestimmt. Abgesehen davon natürlich Grüße und Danksagungen an all unsere Unterstützer. Ich habe gesehen, heute auf Instagram sind ein paar mehr Fotos aus der Session mit dem beim Fuchsteufel draußen. Auf einem bin ich zu sehen, auf zwei ist Leon zu sehen, auf einem ist Justus zu sehen. Wir sind alle sehr schön anzusehen, deshalb solltet ihr euch diese Fotos angucken. Auf Instagram, wie auch auf Twitch, wie auch auf Facebook, Explorers Pack. Gut. Wir haben uns heute nach der letzten Folge Dungeon Credibility zusammengefunden, um über weitere rollenspielbasierte Themen zu reden. Das erste Thema für den heutigen Tag ist Atmosphäre. Okay. Kerzen flackern. Atmosphäre ist ein sehr, auf der einen Seite finde ich ein bisschen flüchtiges, aber gleichzeitig ein Thema aus dem Hintergrund, das aber gleichzeitig eine unglaubliche Wichtigkeit hat. Atmosphäre ist unglaublich wichtig für, sei es Videospiele, sei es Film und Fernsehen, sei es Rollenspiel, sei es selbst Musik. Musik eine Sache, die gerne eher Atmosphäre erzeugt. Videospiele, Filme, alles mögliche eher Sachen, die von Atmosphäre leben. Wie gesagt, das ist eher eine Hintergrundqualität, aber für Dinge besonders, für die für Rollenspiel unglaublich wichtig. Und wir sind heute hier, um darüber zu reden. Wundervoll. Yay. So findet alles seinen Ursprung. Alles seinen Kreis, genau. Also, um mal gleich mal anzufangen. Ich habe mir gedacht, wir steigen immer mit Rollenspielsachen ein. Warum schlagen wir nicht einen kleinen Bogen und reden als erstes einfach mal über popkulturelle Beispiele, in denen uns die Atmosphäre sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist ein sehr guter Anfang. Oh, danke schön. Hast du denn schon mal ein Beispiel parat, um uns Ich hab tatsächlich zwei Beispiele parat. Fangen wir mit dem ersten an. Das erste ist witzigerweise Batman. Okay. Batman, und zwar aus dem Grund, dass ich finde, dass die Stadt Gotham City alleine schon in den meisten Batman, im gesamten Batman-Franchise, aber besonders auch, ich meine, in der Trilogie, eine unglaublich dichte Atmosphäre schafft. Gotham City, diese dunkle, gotische Stadt, mit der musikalischen Untermalung noch. Man merkt direkt, es ist dieses Gritty. Mhm. Es ist ein bisschen, Gotham City ist so eine versaute Stadt. Ja. Und das bringt einen gleich in dieses, Batman könnte niemals, Batman die Figur lebt so sehr von Gotham City, Batman könnte niemals der Superman sein. Mit rotem Symbol und so blauer Jacke und all sowas und sowas. Das würde nicht funktionieren. Batman muss der schwarze Rächer sein. Die Panzerung, all das, die Fledermaus. Schön, das düster auf jeden Fall ausleben. Ne? Auch in dieser schwarzen Stadt sozusagen. Mhm. Also auch, ich könnte ihn mir, ich habe natürlich jetzt vergessen, wie die Stadt von Superman heißt. Nee, das war ja... vielleicht kann der Chat da ja kurz reingrätschen. Was mit Chat wird uns vielleicht verstehen. Hab ich auch überlegt, aber nein. Ich ins, glaube, ins Gesicht grätschen damit. Also sagen, du kennst die Stadt nicht in der Suche. Es ist tatsächlich genau in dem Moment einfach gibt zu dir. Das ist halt weg. Das ist halt, ne, wenn man live ist. Dann ja, das ist jetzt der Druck so. Nee, aber ich, also Superman könnte ich mir halt niemals da vorstellen. So. Weil es, er passt auch einfach optisch und auch so von der Philosophie her irgendwie nicht rein. Weil Batman ist ja auch so einer, der sagt so, okay, ich könnte dich jetzt super wegsnacken, aber ich mache es halt nicht, weil er ist so, er ist wie so der Vater, der seinen Kindern, wenn die Scheiße gebaut haben, so richtig auf die Finger haut, aber ihn halt nicht irgendwie Hausarrest oder so. Er sagt so, okay, du hast deine Lektion jetzt gelernt, jetzt siehst du, wie du damit klarkommst, beziehungsweise ich werde nicht über dich richten. Das werden dann andere für mich machen. So. Und das würde, das Batman ist da, Superman ist da halt anders. Er sagt so, hey, guck mal, ich kann Laser. Piep, piep. Ich finde, Batman ist tatsächlich so, ich finde, Batman ist eher so der Vater von den Nachbarschaftskindern. Und du bist auch nicht ganz gut mit denen und du bist einmal in den Keller eingebrochen und ja, er hat dich dabei erwischt und er ist so, pass auf, ich erzähl's deinen Eltern nicht, aber ich werde jetzt einmal die Lektion geben, die sie dir nie gegeben haben. So. Ja. Okay, stimmt. Ja, das trifft das ja, mein zweites Beispiel ist tatsächlich Classic, Herr der Ringe. Oh, da wollte ich eigentlich auch gerade gesagt. Und zwar besonders, weil ich finde, der Kontrast aus dem ersten Teil, wenn wir jetzt mal über die Filme reden, das Auenland, wie es dargestellt ist, einfach wie es in Szene gesetzt ist, mit den Hobbits und alle sind so glücklich und alle sind so fröhlich und es gibt keine Ahnung, wie Hobbits sich überhaupt ihre Sachen finanzieren, weil es gibt im Auenland eigentlich keine Arbeit. Man hat zumindest noch nie einen Hobbit arbeiten sehen. Farmarbeit halt, ne? Und schenken. Aber das dann im Vergleich zu den späteren Teilen, im Vergleich zu, sagen wir, Moria, Isengard oder Mordor, dieser Kontrast in Atmosphäre schafft schon wieder sowas Gigantisches. Allein der Punkt, wo sie aus dem Auenland fliehen müssen und in Richtung Bree kommen. Ja. Als sie von den Nazgul gejagt werden. Ja. Wo leider ja echt viel geskippt wird im Film. Ja. Habt ihr die Bücher gelesen? Ja, sicher. Tatsächlich, witzigerweise nein. Weil ich die Filme zuerst gesehen habe. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich jetzt die Bücher lese, dann werde ich mir die Filme angucken und ich werde mal so sein, oh nein, sie haben das ausgelassen und sie haben das ausgelassen. Die Filme sind einfach so schön. Ja, dafür sind die Filme auch zu gut, wenn man die Bücher gelesen hat, zumindest für meinen Geschmack. Also aber um auch mal so, den Büchern gegenüber, ne, die Bücher sind halt auch super detailreich. Das ist halt auch sehr lang. Die ziehen halt dann teilweise schon sehr zur Seite von dem Mainplot weg und erzählen noch der Sohn von dessen Vater aus der Geschichte. Und aber Details ist auch wieder so eine Sache, wo man gut auf Atmosphäre wieder zu sprechen kommen kann, weil das ist halt auch eben sehr, sehr wichtig, dass eben die kleinen Details sehr stimmig sind, damit du deine Spieler eben in die Lage versetzt, sich wirklich, wirklich in die Situation hineinzubegeben und nicht einfach nur sagst, so, ich stehe jetzt vor der Tür und dahinter ist ein Ork, sondern du sagst jetzt, naja, Linus könnte das jetzt besser, er ist halt ein erfahrener Dungeon Master, aber Linus wird jetzt zum Beispiel einfach direkt erklären, was du siehst und nicht sagen Tür Ork, sondern wird halt beschreiben, wie dieses Konstrukt aussieht und dann beschreiben, wie diese Kreatur aussieht. Die Details sind halt wirklich sehr wichtig. Also, um kurz, was ich eben noch sagen wollte zu dem Thema Film-Buch. Ich glaube, bei Buchadaption ist es auch immer so, du findest das geiler, was du zuerst gesehen hast. Ich glaube, wenn du erst die Filme gesehen hast und dann die Bücher liest, denkst du so, boah, was ein Schinken so. Und wenn du erst die Bücher liest und dann die Filme guckst, denkst du so, aber wo ist das? Wieso sind die jetzt schon in Bree? So, was ist passiert so? Ja. Und um auf das Thema zurückzukommen, ich finde, Atmosphäre geht auch schon da los, dass du eben, wie du sagst, Julian, dass es nicht eben die Tür da ist und dahinter ist ein Ork, sondern allein nur der Anblick der Tür gibt dir schon so ein Gefühl von dem, was halt kommt. Und das, finde ich, ist so das, wo Atmosphäre halt einsetzt. Und dann natürlich eventuell noch im Zusammenspiel mit Musik, wie wir es hier haben, oder auch in Videospielen so. Aber dass du halt einfach schon dieses Gefühl hast, okay, irgendetwas ist jetzt da. Und auch wenn das, was kommt, noch nicht da ist, habe ich schon so eine Vorahnung oder so ein mulmiges Gefühl oder so, wo du genau weißt, okay, da bist du auch, da merkst du auch, dass du wirklich drin bist. So. Egal, ob das jetzt hier eine D&D-Runde ist oder ein Film oder ein Buch oder ein Videospiel. Wenn du wirklich wenn dein Kopf sich schon darauf gefasst macht, was jetzt kommt, dann hat Atmosphäre alles richtig gemacht. Natürlich, weil es ist niemals der Ork hinter der Tür, es ist das Geräusch. So, der Geruch von getrocknetem Blut, es ist so das Scharren von einer schartigen Axt auf dem Boden. Vielleicht hat die Tür auch schon irgendwie Kratzer oder Blutspritzer und du weißt genau, okay, hier ist irgendwas abgegangen, so. Vielleicht eine gut platzierte Leiche auf dem Weg noch. Aber gerade so bei jetzt Pen and Paper Sessions ist es ja vor allen Dingen so, dass die Atmosphäre größtenteils natürlich durch den Dungeon Master selber irgendwie erschaffen wird, aber es ist natürlich auch ein großes Zusammenspiel zwischen den einzelnen Personen, die ihre Charaktere dann natürlich mit einfließen lassen. Ne? Das ist halt irgendwie die Reaktion von den Leuten auf das, was der Dungeon Master vorbereitet hat, wie er die Musik im Hintergrund benutzt ne? oder was er sonst noch alles für Überraschungen offen so parat hat, das Ganze. Das ist auf jeden Fall schon ein großes Stück. Es muss definitiv, es muss angenommen werden. Das ist natürlich immer, wenn man das wenn man mit Leuten zusammenspielt, wie man es in Pen and Paper, wie man es in D&D macht, ist man besonders als Dungeon Master natürlich immer darauf angewiesen, dass Leute einsteigen auf das, was man sagt, auf das, was man macht. So, wenn man mit einer Gruppe spielt, die das Ganze quasi zurückwirft, so spiegelartig und einfach sagt so, okay, nebliger Gang, Schreie aus dem Verlies dahinter, Hände, die irgendwie untot aus den Gittern daneben greifen und du bist so, ah, pff, ja, ich geh mal durch. Ich geh mal durch, so, man nimmt deine Patschehändchen weg, so, mach jetzt mal nicht so. Also Fimler würde locker einfach so, wird sich so ducken und mit der Axt einfach losrennen und einfach den ganzen Arm einfach... Das erinnert mich an, hast du Silent Hill 2 gesehen? Ja. Also ich meine, Silent Hill sind jetzt nicht so die besten Filme, aber da gibt's auch diese mit Pyramid Head, diese Stelle, wo er einfach durch dieses Verlies geht und einfach so zack. Ja. So, das ist schon ein kranker Boy. Ich muss gestehen, ich fand den ersten gar nicht so schlecht. Nee, ich finde, der erste war okay. Aber leider, es ging halt sehr steil bergab. Also die haben sich halt auch beim ersten Teil so richtig schön von der Kameraperspektive von allem an dem Spiel orientiert. Und das hat halt extrem viel von der Atmosphäre auch ausgemacht. Das war schon schön. Also gerade im Horror kann man Atmosphäre ja so richtig schön auskosten. Sie haben sich an der Story ja auch eigentlich relativ gut. Im ersten Teil war das, glaube ich, orientiert. Ja. Ich meine, sie haben ihn dann zu einer Sie gemacht. So. Sie mussten Pyramid Head reinwerfen, so, weil... Sie kommen nicht mehr drum rum. Ich meine, er war ja dabei im ersten Teil. Der war da auch schon da. Ja. Krass, Scheiße. Je mehr man weiß. Oder? Nee. Aber doch, ich glaube, im ersten kommt er. Also, zwei ist auf jeden Fall. Ist er nicht im zweiten das erste Mal aufgetaucht, als du durch das Hotel gehst? Ich habe ihn auf jeden Fall. Ich habe mich vor kurzem erst den zweiten Teil durchgespielt und da war er auf jeden Fall mit bei. Und das war halt so abgefuckt, allein wenn du den gesehen hast und da plötzlich irgendwelche Puppen. Das ist die Szene, ja. Ist das nicht auch im ersten Teil mit den Krankenschwestern? Jetzt bin ich mir nicht mehr. Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich alles der zweite Teil. Der zweite Teil ist, als du ihn das erste Mal siehst, wie er durch das Hotel läuft. So. Und er zieht diese Puppe mit, hinter sich hier auch läuft. Das war schon. Aber Toni, wo wir gerade über Atmosphäre und Horror reden, du bist da ja ein wenig geschulter als wir. Es geht, ne? Man probiert halt viel rum, so was das angeht. Also es gab einen Zeitraum, wo ich ja mit meinen Hörspielgeschichten und so, die ich so rumbastel, halt auch sehr viel mit Soundeffekten zusätzlich gearbeitet habe. Mittlerweile bin ich eher so auf, versuch mehr durch deine Stimme grundsätzlich zu wirken und nur durch Musik zu unterlegen, aber es gab halt auch eine Zeit, da habe ich sehr viel mit Soundeffekten gearbeitet und auch wirklich so die Fantasie des Zuhörers halt noch mehr anzureizen, so von wegen so, dass es halt so realistisch wie möglich klingt, ne, von der Vorstellungsweise. Wollen wir einmal für, also ich bin natürlich der Meinung, dass meine Introduction tadellos war, aber also, möchtest du dich persönlich vielleicht nochmal selbst den Leuten vorstellen, die noch nicht auf deinem Kanal waren? Ach so, ja. Kannst du auch ein bisschen gruseliger machen und wir machen dann so... Also, ich kann jetzt ja mal ganz so sagen, also ich bin bekannt als, also naja, bekannt, also man kennt mich als Fettoni auf YouTube und da mache ich eben halt Horrorhörspiele, es gibt halt... Stellt euch vor, es gab früher diese Lagerfeuergeschichten, die man sich erzählt hat, ganz, ganz früher. Also von wegen, ich habe mal gehört von jemandem, dem ist das und das passiert und das stimmt auf jeden Fall, was da passiert ist. So, das ist ja mittlerweile in die Moderne reingerutscht und ist dann irgendwann zu diesen Creepypastas geworden. Dass sozusagen Geschichten nicht mehr im Lagerfeuer erzählt werden, sondern übers Internet. Und die werden dann verbreitet und das wird dann halt so rumerzählt, als ob das wirklich passiert ist. Aber mittlerweile hat sich das einfach so weiterentwickelt, dass es im Grunde eigentlich Kurzgeschichten sind von Hobbyautoren, die im Internet verbreitet werden und die dann eben halt, ne, immer wieder durch die Gegend geschubst werden, so von wegen, hier, guck dir das rein, oh, das ist geil, guck dir das mal an. Die dann aber ja teilweise auch schon eine unglaubliche Hype-Erfahrung haben. Ich meine, wenn man jetzt mal Slenderman als Beispiel nimmt. Das ist sozusagen die Hype-Welle gewesen damals, als Slenderman rausgekommen ist und dann gab es Jeff the Killer und so. Aber da sind dann teilweise schon Sachen, die sind nicht unbedingt qualitativ hochwertig gewesen. Wenn du es heute durchliest, ist die Geschichte im Grunde eigentlich wirklich nicht sonderlich gut. Aber dieser Hype darum, das war halt damals richtig, richtig geil. Jetzt mittlerweile ist es so, du versuchst halt wirklich nach qualitativ richtig guten Geschichten teilweise zu gucken und es ist nicht so einfach, weil dann sehr viele natürlich auch Lust drauf haben und dann rausballern und teilweise dauert das schon echt ordentlich, bis du eine gute Geschichte geschrieben hast. Aber ja, um auf das Thema Atmosphäre zurückzukommen, gerade da kann man sich natürlich ordentlich austoben, ne, was Horror angeht. Aber so mit dem Standard natürlich nicht das Erstbeste zu nehmen und ich meine, so die Atmosphäre ist dann ja für dich eine unglaublich wichtige Sache. Nach welchem Standard suchst du denn deine Geschichten dann aus? Das ist halt tatsächlich so, einerseits höre ich selber englische Creepypasta-Vertoner. Da gibt es sehr viele Geschichten, die gerade im Deutschen nicht vorhanden sind, weil Übersetzer sind selten in dem Bereich und so. Und man muss sich irgendwie Leute ranholen, die einem dabei helfen oder macht es selber. Ich bin viel zu faul, dass ich das hinkriegen werde. Ich habe tatsächlich so ein bisschen helfende Hände, die mir dabei Unterstützung geben. Da suche ich mir Sachen aus, die ich selbst gehört habe, wo ich denke, das klang richtig geil im Englischen, das wurde gut rübergebracht. Okay. Und das muss jetzt, das würde ich gerne im Deutschen halt einfach rausbringen. So, ne? Einmal so. Und natürlich gibt es im deutschen Creepypasta-Wiki gibt es Geschichten, die monatlich halt bewertet werden und die dann halt nach der Pasta des Monats irgendwie rausgesucht werden. Und dann sagt man sich, okay, guckst du die genauer an, ist da vielleicht was bei, was man nehmen will oder nicht? Ne? Also so sucht nach dem Schema dann einfach aus. Ich gehe jetzt mal einen ganz kleinen Bogen von dem, worüber wir gerade geredet haben. Wir haben jetzt dieses Mal auch Fragen, die ihr natürlich im Chat uns gerne stellen könnt, die wir dann versuchen zum Besten unserer Möglichkeiten zu beantworten. Die erste hier ist, wie kann man als DM an das Erstellen einer Story herangehen? Ich fange jetzt einfach mal selbst an. Es kommt dabei auf viele Aspekte an. Ich persönlich denke, der erste Punkt für mich ist immer, versuch ungefähr einen Blick zu haben, wie weit du gucken willst. Versuchst du eine Story zu machen, die über ein paar Monate geht? Versuchst du eine Story zu machen, die über ein paar Wochen geht? Versuchst du eine Story zu machen, die potenziell über Jahre gehen kann? Dafür ist Interaktion mit deinen Spielern super wichtig. Viele Leute reden gerne davon, eine Session 0 zu machen. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Idee, dich einmal mit den Leuten zusammenzusetzen und einfach zu sagen, okay, was erwartet ihr von der ganzen Sache? Was findet ihr cool? Was sind eure Ideen dazu? Natürlich ist dein Wort als DM im Endeffekt ziemlich wichtig, sehr wichtig sogar, aber man darf nicht vergessen, als DM beziehst du unglaublich viel von deinem eigenen Spaß aus dem Spaß deiner Spieler. Weil deine Spieler sind die Helden, um die geht's im Endeffekt. Wenn du deine eigenen Sachen zu super findest, dann tendierst du deine eigenen Leute als die Helden darzustellen und dann fängst du an, deine Spieler zu knallen. Und das macht niemandem an dem Tisch wirklich Spaß, außer dir. Aber dir auch nicht wirklich, weil deine Spieler das auch nicht genießen. Also um darauf zurückzukommen, wie gehe ich an das Erstellen einer Story an? Ich überspringe jetzt einfach mal so ein bisschen den Punkt Worldbuilding, weil ich denke, wenn ihr das auch noch wissen wollt, dann kann man das nochmal als separate Frage beantworten. Da muss dann auch Leon am besten da sein. Mhm, alles. Aber das kriegen wir schon hin. Das Erstellen einer Story, also wie gesagt, als erstes würde ich mir denken, versuch dir zu denken, wie sieht der Zeitaspekt aus? Wie lange soll das ungefähr gehen? Dann, was für eine Thematik möchtest du machen? Es gibt unglaublich viele Sachen, die man machen kann. Das Hälfte, also die größten Unterschiede sind zum Beispiel, möchtest du eine eher politische Kampagne? Möchtest du eine eher kriegsorientierte Kampagne? Möchtest du eine Horror-Gritty-Kampagne? Was ich persönlich ziemlich schwierig finde, aber wenn Leute da Bock drauf haben, manche Leute, für die ist es genau das Richtige. Kommt dann natürlich auch immer drauf an, was du spielst. Vielleicht mit zu Vampire the Masquerade spielen, vielleicht mit zu Shadowrun spielen oder was auch immer. Und wenn du das hast, so dieses Grundgerüst, wie lange soll das ungefähr gehen, was wollen meine Spieler, was für eine grundsätzliche Art-Story will ich da reinpacken, dann kannst du anfangen, dir zu überlegen, wie du das Ganze aufziehen willst. D&D-Stories haben grundsätzlich eine Sache gemeinsam. Leon sagt immer, und das finde ich sehr treffend, wenn du einfach nur deine Geschichte erzählen willst, deine Geschichte, wie du sie dir vorstellst, dann schreib ein Buch. So, kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt, wie immer schön gesagt wird. Und deshalb ist DM zu sein 40-50% Planung, 50-60% einfach in der Lage zu sein, zu improvisieren. Das jagt manchen Leuten ganz am Anfang ein bisschen Schrecken über den Rücken. Kleine Schauer, aber wenn man es erstmal probiert hat, das macht unglaublich viel Spaß. Und wenn man mit Leuten spielt, die man mag und Leute, die einen mögen, dann steht man ja jetzt auch nicht vor dem Human Rights Tribunal oder sowas. Und die steinigen einen dafür, dass man irgendwie den Namen des Charakters vergessen hat oder sowas. Also im Endeffekt, genau, seid euch bewusst, was ihr machen wollt. Und dann fangt erstmal klein an. Und dann kann man sich immer weiter hocharbeiten. So, ich persönlich sage mal, was ist schlimm daran, diese klassische Taverne zu nehmen? So, Leute treffen sich einfach, ich meine, es ist klischee-mäßig, aber natürlich so, wenn sich Leute einfach in der klassischen Taverne treffen, so jeder fühlt sich direkt ein bisschen wohl damit. Und dann kriegt man so seinen ersten Auftrag. Ich denke mal, das ist besonders wichtig, wenn du möchtest, dass deine Story wirklich gespielt wird. und Leute nicht zu hart wegbranchen davon. Lass dir sympathische oder gute Charaktere einfallen, die sie auf dem Weg halten. Wie gesagt, versuch nicht zu hart sie auf dem Weg zu halten. Wenn sie einen anderen Weg nehmen wollen, kann man das auch machen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, NPCs einzubauen, die sie wieder auf den richtigen Pfad bringen. So, zum Beispiel, es geht um dieses verfluchte Fischerdorf und dann entscheiden sie sich doch irgendwie da und irgendwie dahin zu gehen. So, und dann finden sie vielleicht aber trotzdem dann da Leute, die auch davon ein bisschen betroffen sind, so. Und die auch ihre Problemchen damit haben und das wirft sie dann ein bisschen wieder zurück dahin. Vielleicht entscheiden sie sich trotzdem weiterzugehen, so, dann ist es halt gut. Aber ich sag mal so, jede Idee, die du noch nicht benutzt hast, ist eine Idee, die du noch benutzen kannst. Und was geschrieben ist, ist geschrieben. Also, wie würde ich an eine Story herangehen? Plan gut, plan den Anfang gut, plan die Basis sehr gut und dann fang klein an. Im Normalfall. Okay. Ja, alles klar. Ich habe tatsächlich, also ich begleite jetzt seit sechs Jahren FSJler auf Seminaren als ehrenamtlicher Teamer sozusagen und habe festgestellt in allen Jahren, dass alle FSJler unheimlich gerne die Werwölfe von Düsterwald spielen. Ja. Einige kennen das vielleicht. Es gibt Tag- und Nachtzyklus, alle ziehen eine Karte und alle sind dann quasi eine Person, eine Rolle und handeln halt gemäß ihrer Rolle und die Werwölfe werden halt immer nachts wach und reißen jemanden vom Dorf in den Tod und versuchen halt das Dorf zu dezimieren und die Dorfbewohner versuchen tagsüber mittels Selbstjustiz quasi, aber demokratischer Abstimmung, einen aus den ihrigen Reihen zu verurteilen und hoffen, dass sie dabei natürlich einen Werwolf ertappen. Und es ist so ein bisschen, wenn ich das jetzt so darüber reden würde, ist es tatsächlich auch so ein bisschen DM-Tum, weil ich halt auch da mit Kerzen arbeite und mit Musik und einer richtigen Story, die ich halt quasi als Intro erzähle. Also es geht dann meistens so 10 Minuten, so Pi mal Daumen, wo ich halt erstmal wirklich dieses Universum aufspanne, so okay, es ist jetzt Mittelalter, wir sind auf einem entlegenen Gebirgszug in der Pfalz. Und weit vor Zeiten von Autos und Telefon und so weiter. Und dann gibt es also diese Bedrohung. Und es ist so ein bisschen, was du sagst, Linus, so, dass du die Leute halt wirklich, dass du den Leuten auch was an die Hand geben willst, damit sie halt was tun, damit sie auch aktiv werden. So, du willst ja nicht sagen, so jetzt macht ihr das, jetzt macht ihr das, jetzt macht ihr das. Und dann erzähle ich halt immer ganz viel und auch eben so, wie Leon das immer macht, immer bildlich zu versuchen darzustellen, was quasi gerade passiert ist oder was in der Nacht passiert ist, wenn jemand gestorben ist und ich sage dann, es wird Tag und das ganze Dorf trifft sich am steinernen Brunnen in der Mitte und das Gewusel ist natürlich groß und plötzlich schreit jemand, dass zum Beispiel die Kleinste im Dorf fehlt oder die einzige Blondine. So, das ist immer ganz cool, weil es gibt gefühlt in jeder Gruppe gibt es immer so rausstechende Charaktere, also im Real Life jetzt sozusagen, wo ich dann genau daran anknüpfen kann, dieser Schockmoment, wo alle sagen so, was? Nein. Kommt so. Und natürlich ist es immer witzig, wenn dann auch die Werwölfe das machen und du weißt, also das Schöne ist halt als GM oder als DM, du siehst ja quasi, wer welche Rolle ist so und einfach das so sich entfalten zu sehen und so das Chaos so ein bisschen und die Verwirrung und die Verzweiflung du streust sie ja gar nicht, sondern es ist ja wirklich alles Kartenangelegenheit, aber es ist so dieses ja, so ein bisschen Planung mit dabei haben, was du halt sagen willst und den Rest lässt du halt einfach kommen anhand dessen, was halt passiert. Und das ist super witzig und das ist, wenn ich merke, dass das, was ich tue, gut ankommt, habe ich auch sehr viel Spaß dabei. So, weil ich dann auch für mich weiß, okay, ich mache es richtig und ich sabbel halt nur und die Leute haben ihren Heiden Spaß und das ist grandios. Das ist eine gute Vorlage auf jeden Fall, um sich so mal in das DM-Tum so ein bisschen reinzuarbeiten, sich auszuprobieren, so ein bisschen dieses Improvisierende auf jeden Fall zu arbeiten. Toni, willst du noch was zu dem Story schreiben? Also, es ist ganz witzig, weil die Aussage mit dem von wegen, ja, wenn du eine Geschichte erzählen willst, schreib ein Buch, ist halt ziemlich witzig, weil ich hatte halt immer so diese eigene Weltvorstellung, so eine eigene Fantasy-Welt, die ich mir ausgedacht hatte. Damals, als wir halt unsere erste Runde da hatten, ne, da war es halt tatsächlich so, dass ich meine eigene Welt da irgendwie hatte und in der ich bestimmte Geschichten erzählen wollte. Und ich habe dann einfach immer gesagt, okay, ihr habt einen Startpunkt, ich weiß den Anfang und ich weiß ungefähr, worauf es hinauslaufen soll und ich lasse euch einfach durchfließen. Mhm. Ich hatte so mehrere kleine Geschichten und dachte mir dann immer so, ja, ich lasse euch einfach da mal reinlaufen und mal gucken, was ihr mit der Geschichte anstellt, so wie ihr die durcheinander werft, mhm, und musste dann halt immer die ganze Zeit improvisieren. Und, dann, und sehr oft ist es natürlich gerade bei Pen and Paper so, dass Spieler es gerne so machen, dass sie Dinge tun, die man als DM natürlich nie vorher sieht. Ne? So. Das war halt auch eine richtig, richtig schöne Erfahrung. Aber man merkt halt auch gerade als DM bist du halt, du bist halt die ganze Zeit aktiv. Ne? Während, mhm, du als Spieler zwischendurch, jemand ist dran und will gerade was machen, du kannst überlegen, okay, was mache ich jetzt nächstes? Ja, was kann ich jetzt nächstes sagen? Was soll ich jetzt nächstes tun? Und so, der DM ist halt die ganze Zeit am Machen. So, das finde ich halt auch schon eine ziemlich harte Sache. Aber ich denke mal so, so würde ich halt auch beim Schreiben von der Geschichte rangehen. Ich nehme mir meistens immer einen Startpunkt und sage, okay, ich weiß, wie es endet. Dann habe ich Figuren und versuche, die da durchzuführen und zu gucken, was, was würden die machen, was würden die tun, damit das interessant wird. Ja. Es gibt tatsächlich sogar, ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, wie das heißt, aber da habe ich mich tatsächlich auch schon ein, zwei Mal bedient. Es gibt irgendwo im Internet, lass mich nicht lügen, wenn ich sage, das heißt 600 irgendwas Fantasy Hooks and Plots oder so. Das ist ein gratis Dokument. Und das sind wirklich 600 einfach so Plotpunkte. Nicht eine Story an sich, aber einfach so. Die Gruppe kommt in die Stadt und ihnen werden Blumen von einem kleinen Mädchen verkauft. So, eine der Blumen ist vergiftet. Und da ist einfach Stopp. Okay. So, und dann, also wenn man Probleme hat, sich so diesen Anfangsimpuls zu geben. Also ich sage, ich hab nie, glaube ich, wirklich eins zu eins eine Sache daraus übernommen. Aber das bringt die Mühlen zum Malen. So, du guckst das an und dann siehst du irgendwas und du bist so, ah, okay, das ist gar keine beschissene Idee. Und dann fängst du so ein bisschen an zu denken und dann machst du, okay, aber das würde ich zu dem ändern und das würde ich zu dem ändern. Und dann spinnt sich da schon alleine was raus. Ich glaube, wenn man allgemein, so grundsätzlich, was mir immer aufgefallen ist, Leute, die über Fantasy gerne reden und Leute, die über Fantasy nachdenken, haben sowieso schon so viele Geschichten im Kopf, dass das oft einfach von ganz alleine passiert. So, wenn man einfach mal so ein bisschen laufen lässt und sich einfach überlegt, okay, was kann das sein, was kann dies sein, und es dann, wie gesagt, so lose hinschreibt, es nicht ganz so ernst nimmt, dann hat man eigentlich schon eine gute Story eigentlich sitzen. Ich finde, die meisten Stories schreiben sich sogar fast von selbst. Julian. Ja, ich finde, du hast es eigentlich an sich schon alles sehr ganzheitlich gesagt. Also wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenken würde, wie ich das gemacht habe oder auch in Zukunft wieder machen würde, gehe ich so ein bisschen ins Worldbuilding rein, aber ich will es jetzt nicht zu detailliert machen. Aber ich würde mir ehrlich gesagt, die Spieler die Story schreiben lassen. Also ich würde mir eher gucken, an welchem Ort befinden sich die Spieler gerade, was ist an diesem Ort in der Vergangenheit passiert, wie ist es da in der Gegenwart und wie ist es dazu gekommen. Und dann kann man sich eben seine NPCs zurechtlegen mit ihren unterschiedlichen Motiven und Charakterzügen. Und dann, ja, haben die NPCs ihre Pläne, das, was nicht unbedingt die deine perfekte Story sein muss, die jetzt von vorne bis Ende durchgeplant ist, sondern sagen wir, du hast deinen Nekromanten und der hat den Plan, das und das Viech wieder zu beleben und so wie es jetzt gerade aussieht, würde er das vielleicht in 4 Tagen schaffen oder sowas. Und das wäre halt in der Region quasi von einem Spieler und von deinen Spielern und dann mal gucken, was die Spieler daraus machen. Also hauptsächlich ist, glaube ich, das Wichtigste eigentlich, lass die Spieler die Geschichte schreiben. Setz ihnen nicht zu viel vor, was du gerne hättest, was sie tun sollen. So. Ich stelle das mal bei Leon fest, also gerade als wir noch unsere eigene, also als wir quasi das Intro gespielt haben für die Session, die wir mittlerweile spielen, war es halt so, wir haben halt gefühlt sämtliche Entscheidungen getroffen. So. Also klar, Leon hat natürlich drauf gepokert oder auch natürlich so geplant, dass es alles irgendwie in so einem Rahmen stattfindet, so, aber dieses, also wenn ich daran zurückdenke, wo Fimla uns aus dieser Höhle da geleiten wollte und halt uns irgendwie noch weiter in den Wald gebracht hat, so. Du meinst mit der Natural One Survival? Ja, ja. So, also das sind halt, es ist nicht so, wir machen halt die Höhle, wir hauen da alles kaputt und looten die und dann heißt es so, ihr geht jetzt zurück ins Dorf, sondern Leon sagt halt jetzt so, okay, und was macht ihr jetzt? So, und dann fragen einer, okay, wie spät ist es jetzt? Ja, 3 Uhr nachts oder so. So, und dann heißt es, okay, ja, wir gehen zurück nach Schneeflock. Und Leon fragt, okay, ja, wer will führen? Und Brian sagt halt, ja, nochmal mach ich. Und soll halt nachts im Schnee eine Survival-Check würfeln mit Disadvantage. Und es war halt so, ja gut, wir gehen blöderweise noch weiter in den Wald rein und kämpfen plötzlich gegen Schneetrolle oder so. Oder irgendwie, was wir da bekämpft haben. Ja, das war irgendwie... Also irgendwas ganz Wildes. Und wenn die nicht irgendwann einfach abgehauen wären, dann wäre es halt richtig übel geworden. Ist das nicht sogar doch das gewesen, wo wir Talia aufgegabelt haben? Wo wir Talia, also wer es wissen will, wie Talia zu uns gekommen ist, wir haben ihn aus einem Beutel befreit. Ja. Mit Richard zusammen. Ich habe im Heiratssaal. Nee, Richard war nicht. Nein, Richard kam ja später. Skoda war in dem Beutel drin. Skoda war auch in dem Beutel drin. Kurzzeitig. Eben war noch eine Frage, das kann man, glaube ich, ganz gut auch aufgreifen, weil Leon ja sozusagen in dieser Gruppe grundsätzlich halt richtig schöne Vorgaben geben kann. Er stellt sich da einfach hin und sagt so, was sollt ihr machen? Und er hat halt die Werkzeuge und die Mittel, er kennt sozusagen sich ziemlich gut mit der Welt, mit dem Regelwerk aus. Ich glaube, da war eben gerade eine Frage, die ging ums Regelwerk, nämlich ob man als DM tatsächlich, das Regelwerk irgendwie auswendig kennen muss oder so. Ah, ja, genau. Hier. Muss man als DM das Regelwerk auswendig kennen? Wie macht ihr das mit den Stats? Kann man ja. Erstmal die erste Frage, dann die zweite Frage. Die erste Frage, ne? Muss man das auswendig kennen? Also ich damals, als wir angefangen haben, das war ja das schwarze Auge, ich wusste nur grob wirklich von den Grundregeln so ein bisschen was. Ne? Wir haben halt diese ganz normalen Bogen ausgefüllt und haben dann gesagt, okay, gut, hier, das sind die Stats und so. Wir wissen halt, wie man das ausfüllt. Aber ansonsten, ich habe mir halt teilweise wirklich komplett eigene Monster und so ausgedacht. Ne? Das kann man halt machen, wenn du so ungefähr grob weißt, wie die Stats sind und sowas. Ist natürlich schon besser fürs Balancing, wenn du eine Ahnung hast, was du da tust. Aber ich hab das damals halt aus den Fingern mir groß meistens irgendwie rausgezogen. So, ne? Und das hat halt irgendwie geklappt. War trotzdem lustig. Aber es ist natürlich richtig gut, wenn du als DM dein Werkzeug, wenn du damit umgehen kannst. Ja, natürlich. Also ich finde es ist halt erstmal, die erste Frage ist, was für ein Mensch bist du? Bist du jemand, der sehr gerne einfach wirklich auswendig weiß und sich quasi perfekt vorbereitet fühlt? Oder hast du auch kein Problem damit, einfach die Sachen so kurz zu machen, wie du es für richtig hältst? Weil das ist nämlich eine Sache, die, finde ich, geht super einfach bei Pen-and-Paper-Rollenspiel, dass du einfach sagst, oh, wie mache ich das am besten jetzt? Machen wir einfach mal einen Dex-Check oder so ein Scheiß. Sorry. Ja, was halt Sinn macht so, ne? Genau. Und mit was für Spielern spielst du? Erwarten deine Spieler, dass das alles perfekt nach den Regeln abläuft? Und erwarten deine Spieler, dass du nicht kurz mal eine Minute in deinem Buch nachlesen musst? Oder hast du dann... Wie so ein Julian Harder. Echt? Bin ich so einer? Voll, Alter. Du kennst... Ich bin jetzt, wie lange mache ich die M? 2 Jahre oder so? Du kennst Regeln besser als ich. Aber das ist einfach nur ich, so, weißt du? Das ist ja nicht... Aber also das ist halt... Ich würde sagen, nein. Ich bin ein Mensch, ich habe das gerne. Ich lese mir gerne einfach die Regeln durch und die bleiben halt dann einfach stecken so ein bisschen. Aber ich würde persönlich sagen, nö. Also, wenn du Freunde hast, die einfach mal eine Runde D&D mit dir spielen wollen, du hast Lust für die zu DM, liest dir halt das durch, was du für wichtig empfindest. Zum Beispiel Combat-Regeln, würde ich sagen, ist eine Sache, die sollte man doch relativ gut parat haben. Aber alles andere kann man halt echt relativ gut freestylen, würde ich sagen. Ich würde persönlich sagen, es ist so eine einfach anzufangen, schwer zu meistern Kiste. Mmh. Und deshalb finde ich, muss man nicht unbedingt. So, muss man das Regelwerk auswendig kennen. Ich würde einerseits sagen, nein, auf keinen Fall. Andererseits würde ich sagen, wenn du es eine Weile machst, das ist eine Sache, die automatisch passiert. Auf einem gewissen Niveau. Also ich meine, es gibt 3 Grundregelwerke für D&D. Also wirklich Grundregelwerke jetzt für 5. Edition. Es gibt das Monsters Manual, stehen da die Monster drin. Das Player's Handbook, genau. Steht das meiste Zeug für die Spieler eigentlich drin. Und der Dungeon Master Guide, der eigentlich, wenn ich ehrlich bin, relativ unnötig ist, bis auf die ganzen Magic-Item-Tabellen. So, da sind so viele magische Items drin und magische Items sind geil. Deshalb, deshalb lohnt sich der Dungeon Master Guide. Das Rapier. So, aber genau. Das Player's Handbook ist eigentlich das wichtigste Buch, weil Monster, also wenn man wirklich 5. Edition spielen will, weil Monster kann man sich theoretisch ausdenken. Und man braucht halt die Klassen und man braucht eigentlich die Rassen. So, wenn man wirklich so diese Art von D&D spielen will und so ein bisschen in das System reinkommen muss. Das ist im Player's Handbook schon gut genug erklärt. Wenn man wirklich Bock auf D&D hat, wird man höchstwahrscheinlich nicht von alleine anfangen, sich irgendwie noch mehr Klassen und noch mehr Rassen durchzulesen und sich dann zu gucken, so, oh, aber ich könnte das mit dem spielen und das mit dem spielen und dies mit dem. Aber es geht ja jetzt mehr um DMs. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, trag die Bürde zusammen. Ich als DM vertraue mal ein bisschen, also wenn ich DM bin, vertraue ich immer ein bisschen darauf, dass meine Spieler halt einfach wissen, was sie können. Und mich nicht versuchen zu verarschen. Ja. aber so D&D, allgemein Rollenspiel, läuft sowieso auf so einer gewissen Vertrauensbasis. Weil ich meine, man kontrolliert ja auch nicht gegenseitig seine Würfe oder sowas. Du hast ja gar keine Zeit als DM, wenn du da 10.000 Sachen gerade hantierst, nebenbei immer noch zu gucken. Genau, und das Ding ist deshalb, du hast 6 Spieler, oder du hast, also im Normalfall ja 4 Spieler. Wir mögen nur alle größere Gruppen eigentlich. So, wenn jeder Spieler seine Klasse kann, so, und Ahnung von seinen Stats hat, Henne. Hab ich. es gab eine Verwirrung, dass Justus auch mit drin schaut, hat er auch schon eingeräumt. Ja. Aber ich bin jetzt perfekt. Jetzt bist du Eis auch. Also, wenn deine Spieler ein bisschen was von der Bürde tragen, sie haben ein bisschen Ahnung. Du wirst automatisch ein bisschen Ahnung haben. Wie machen wir das mit den Stats? Generell, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, welche Stats du meinst. Wenn es dir um das Stat-Würfeln geht, also um wie werden die Stats für die Charaktere festgelegt, das wird wahrscheinlich eine Frage sein, weil du dich fragst, Mann, warum hat jeder an dieser Gruppe diese unglaublich krassen Stats, die man auf diesem Level überhaupt nicht haben sollte? Es gibt ja mehrere Systeme, Point-By, wo du so ein bisschen, ne? Die es selbst zurechtlegst. Genau. Es gibt die Variante, bei der man einfach die Basic Stats nimmt, ich glaube 15, 14, 13 und 12. Und 11, die dann verteilt. 12 und 2x11 oder irgendwie so. Ja, noch eine 8 und so, ist auf jeden Fall unwichtig. Wir machen das mit Würfeln, da gibt es ja auch zwei Möglichkeiten. Es gibt die, du würfelst 3d6 und das ist das Ergebnis. Wir machen, du würfelst 4d6 und nimmst die drei besten Würfe. Mhm. Das ist, glaube ich, aber auch mittlerweile Standard geworden, dass 4d6 das Beste ergibt und die besten drei dann nehmen. Ne? Kann gut sein. Sein. Also habe ich das auch so gemacht? Fall, ja. Ich denke schon. Also, du, sagen wir es so, du hättest auf jeden Fall nicht jetzt zwei. Nee. Du hättest auf jeden Fall nicht vorher zwei 19er Stats gehabt. So. Mit Point by auf keinen Fall. Hättest du nicht gewürfelt. Ja, also so machen wir zwei das mit den Stats. Er hat erst einen Bade. Er hat jetzt nach Ability Score Improvement 20 auf Charisma und 20 auf Dex. Oh. Er ist Weller Bade, der kriegt jetzt bei dir Extra Attack. Nicht schlecht. Ja, und Level 6 ist extra Attack. Was ist dein schlechtester Wert? 16. Nee, Wisdom, glaube ich. Wisdom habe ich 11. Ist trotzdem. Ich glaube, mein schlechtester ist 6. Auf Intelligenz mit Grimgar. Nee, Grimgar muss ja erst noch Wisdom und Constitution sind bei mir, glaube ich, 11. Strength ist 13. Also, generell ist es halt. Also, so machen wir das mit den Würfelstats für die Hauptwerte. Ansonsten Stats. Sollte deine Frage sich allerdings darauf beziehen, wie macht ihr das mit Monster-Stats und sowas, dann kann ich eher für mich sprechen, aber ich weiß auch ein bisschen, wie Leon das macht. Im Monsters-Manual stehen unglaublich viele Stats für unglaublich viele Monster. Ich glaube, das Ding hat über 300 Seiten oder so. So ein, zwei Monster pro Seite. Dadurch, dass Monster generell eher auf vier Leute angepasst sind in einer Gruppe, ist es selten, dass sowohl Leon als auch ich gar nicht an Monstern rumschrauben. Ob das jetzt ist, der AC wird um 2 erhöht oder die Hitpoints werden noch 100 draufgeballert oder sowas. Oder, ich weiß nicht. Der Speed wird erhöht. Es ist eine Hydra. Sie kann eigentlich keine Köpfe weiter wachsen lassen, wenn sie mit Feuer getroffen wurde und du sagst, aha, jetzt muss sie aber vom Blitz getroffen werden. Das wirft auch so ein bisschen so ein Curveball. Für Spieler, die ein bisschen mehr Ahnung von dem Ganzen haben und sich dann so ein bisschen denken, so, haha, eine Hydra, mehr kann ich doch hier mit Feuer. Und dann regeneriert sie Leben oder sowas und du bist auch, come on. Oder wie unsere Troll-Ogre oder was das waren, die wir gekämpft haben. Ja, diese Höhlenviecher. Das ist auch ganz, ganz gefährliche Missgeburten gewesen. Alter, ja. Ich hab gedacht, da geht's zu Ende. Da hab ich echt gedacht, das wird niemals was. Ja, aber das ist tatsächlich witzig, weil das... Das denke ich mir bei Leon bei fast jedem Kampf. Ja. Weil Leon und ich, wir haben uns sehr, sehr in zwei verschiedene Richtungen spezialisiert. Ich bin mehr so der ein Monster, aber dann daraus wird ein richtig brutaler Fight. Und Leon ist so, oh, ich nehme mal so 5 davon und ich nehme 10 davon und ich nehme 20 davon und so. Und die alle kommen irgendwie so zusammen und du bist so, so, es ist diese Spannungskurve. Ganz oben bist du so, oh, wir werden das niemals überleben. Ja. Also, Leon, hast du uns schon wieder getötet? So, und dann, und dann irgendwann schafft man es doch. Und man ist so, okay, das war doch irgendwie ein sehr gut geplantes Encounter. Ja. So. Ich denke auch jedes Mal. Ich habe bei dem Ogre-Fight habe ich danach gedacht, so, okay, sind wir jetzt rausgekommen, weil wir es tatsächlich gerade so geschafft haben? Also, es ist immer, ich kriege immer so einen ganz kurzen Gedankensprung von wegen, hat Leon uns jetzt gerettet, weil er... Das Ding ist, ich kann dir aus Erfahrung sagen, so sehr mag er uns nicht. Nee, ich weiß, das würde er nicht. Das befürchte ich auch. Er macht das nicht. Er würde... Nee, ich weiß, aber es ist so... Diese, in Anführungsstrichen nennen wir es DM-Ehre, tatsächlich wichtiger als das. Also er würde uns lieber verrecken lassen, weil er einen Encounter falsch geplant hat, als dass er... Okay, Sven, die Frage einmal nochmal bitte. Als dass er... als dass er uns aus Bullshit-Gründen überleben lassen würde. Nee, das, ich weiß auch, dass er es nicht machen würde. Das ist dann kurz so, okay, wie haben wir das jetzt geschafft? Haben wir es jetzt geschafft, weil wir das wirklich so der Klingel, den Ton vor der Klingel gesprungen sind? Den Gedanken hatte ich auch, als wir gekämpft hatten, wo wir Lothrix getötet haben. Und dann hatte Fimler ihm ja den Kopf abgehackt und dahin geworfen und plötzlich waren ja diese ganzen Banditen, die Verstärkung, waren ja alle in der Dunkelheit so. Und die sind ja dann alle gegen die Wand gelaufen und gegeneinander und sowas, wo ich dachte, Mensch, wenn die jetzt da rauskommen würden, wären wir so ziemlich tot. So, da hatte ich kurz den Gedanken, aber... Weil wir sehen ja auch nicht, was sie Leon aber auch nicht so einschätzen, auf gar keinen Fall. Ich auch nicht, aber man denkt nur kurz so, ist das jetzt Ex Machina oder... Ah, okay. Manchmal muss man einfach Glück haben, so. Man hat auch oft genug Pech. So wie man das aus Serien kennt, so die Bullshit-Protagonist-Powers. Ja. Die Genki-Dama kommt bald. nein. Eine weitere Frage, die gerade gestellt wurde. Dungeon Tiles. Spielen wir damit und ob ja und wenn ja oder nein, finden wir es besser mit oder ohne? Also die Sache ist folgende. Ich glaube, wenn man ganz zurück, haben wir den Professor schon gestreamt? Mm-mm. Ach nein, weil ich immer danach so war, oh, ich wünschte, Leute hätten gesehen, wie ich mit meinem Mace einfach seinen Schädel einschlage, als ich noch meinen Strength von 8 hatte. Minus 1. Dungeon Tiles. Die Antwort ist das gute alte Jein. Ich kann sagen, das ist so eine typische Jein-Frage. Wir spielen oft, also wir, ich meine Maps generell, ne, man sieht ja, dass wir Miniaturen und Maps und sowas benutzen. Manchmal gedruckte Maps, die am PC erstellt wurden. Es gibt ein gratis Online-Programm, das ist von Pyromancer. Ich glaube, das ist Dungeon Painter, heißt das. Da kann man ganz gut solche Sachen erstellen, die dann bei Staples ausdrucken lassen oder sowas in DIN A3. Unser Hirschbergkampf war, glaube ich, auch eine Karte, genau, von da. Genau, das war so eine. Dungeon Tiles, wir arbeiten dran. Also, das hat man jetzt noch nicht gesehen, aber ich glaube, Sven dreht im Moment auch so ein... Ne, so. Er tut etwas. Kurze Frage, Dungeon Tiles? Also ich hätte jetzt gedacht, das bedeutet einfach so, ob ihr spielt das Figuren von... Also nee, Feldern das hin und so, her. Also, so Classic Dungeon Tiles sind diese 3x3 Platten quasi. Die so du aneinander packst, ja, oder wie, und daraus irgendwie so ein Dungeon baust, ja, oder sowas. Okay, ja. Alles klar. So. Tatsächlich mein noch nerdigeres Hobby neben D&D ist, solche Sachen zu bauen. Und das kann er. Also, und da bin ich im Moment dran. So, ja. Als ich davon Bilder gesehen habe, dachte ich auch so, was? Ach, okay, da kommt das. Also bis jetzt habe ich nur so Scenic Pieces gemacht, meistens auch für meine Runde. Aber ich muss noch in ein bisschen Equipment investieren und dann bin ich eigentlich auf dem Weg, auch Dungeon Tiles hierfür zu bauen. An dem Punkt pflege ich dich mal kurz an. Ich will unbedingt ein geiles, süßen Dungeon Tile für die Nalafala-Session haben. Ja, das wird kommen. Bitte, weil das stelle ich mir zu geil vor. Also ihr werdet das dann zeitnah sehen, diese zwei ausgepackten Maschinenteile da. Ich glaube, in 13 Minuten macht Linus sich nackig. Also. Die sind zum Erschaffen. Ja, der Counter läuft. Das ist jede Frage ein Knopf. die sind in Arbeit. Wir arbeiten dran. Ich kann noch nicht ganz sagen, wann die kommen werden, aber sie werden kommen und wenn sie kommen, kommen sie auch. Dankeschön. Kommen sie. Den ganzen Abend hier. Darf man hier eigentlich was trinken? Ja, solange du irgendwie so, ja, solange du zuhältst, was es ist. Oh, ja, dann ich schaue mal, dass das dann zubleibt. Okay. Ich denke jetzt allgemein, vielleicht, ich weiß nicht, war die Frage auch so gemeint, ob wir das bevorzugen würden im Allgemeinen oder ob die Person das vielleicht braucht, um überhaupt erstmal anzufangen zu spielen. Das ist ja doch so ein bisschen allgemein. Ja, also die Dungeon-Teil-Frage. Ich kann die gerne auch zu euch geben, nachdem ich sage, ist es nötig? Nein. Ist es geil? Ja. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Toni, wie siehst du das allein von dem Unterschied, als wir damals das erste Mal diese Schiffe hatten, das immer noch so scheiße aus Papp und so gebaut war, aber das im Vergleich zu halt so gezeichneten Maps? Also ich muss mich mal ganz kurz überhaupt erstmal zurückerinnern, als wir damals gespielt hatten, haben wir uns überhaupt bei meiner Session überhaupt auf einer Map irgendwie bewegt? Ja, nein. Nein. Das war halt das Geile. Das war halt also das ganze es gab halt gar kein Movement so. Ja. Und ich habe das erst durch D&D kennengelernt und ich habe D&D halt sofort viel mehr gemocht als die Sachen, die ich über das Schwarze Auge vorher kannte. Mhm. Mittlerweile ist es wahrscheinlich auch schon total überarbeitet, alles ganz anders. Aber überhaupt die Figuren, weißt du, überhaupt die Figuren und als wir die Figuren dann nachher hatten und so ein Shop da, die bestellt haben und Justus die dann noch angemalt hat, das ist schon geil. Es wird halt immer, du begeisterst dich halt automatisch auch immer und denkst, oh ja, cool und so, das mit dem Schiff war schon echt cool. Also das fand ich richtig super, also auf so einem richtig gebauten Schiff da rumzulaufen und so, das fand ich richtig, richtig geil. Aber ganz ehrlich, also so aufgemalte Maps auf diesem riesigen Papier, das geht auch. Das fand ich auch in Ordnung. Es muss nicht immer sein, aber ich finde, wenn es so ein ganz spezielles Battle ist, sag ich mal, so einen ganz speziellen Boss oder sowas und du hast extra was vorbereitet und ist halt noch so, bitte. Finde ich super. So einfach. Auch für die Funktionalität ist ein bisschen was anderes, wenn Leute halt sehen, so, da ist nicht nur irgendwas, sondern du hast ja auch damals auf der Ice Map mitgespielt. Mhm. Wenn es wirklich so eine Art Eisberg ist, der vor dir steht und du siehst direkt das Cover, das du hast. Ich weiß nicht, wie seht ihr beiden das? Naja, also wir haben ja, als wir zu diesem Professor in unserer Vorgeschichte quasi waren, haben wir auch quasi mit den Teils gespielt damals. Und es war schon, es ist, wenn man es sehen kann, plus die Erzählung, ist es noch ein bisschen wirkungsvoller, muss ich gestehen. Also einfach auch was die Immersion angeht. Weil einfach dieses, als wir da diesen Aufzug runtergekrabbelt sind so und du bist dann reingegangen und hast Radiance gemacht und hast quasi einfach kurz alles weggeburnt innerhalb dieses und dieser Holzkeller und es war schon, es hat schon echt was hergemacht so. Ich finde es, muss ich gestehen, mit den Papierkarten dazu und dann Leons Erzählung dazu, finde ich auch sehr cool, weil es dann eben nicht mehr wirkt wie einfach nur Papier, sondern Leon öffnet halt einfach diesen Raum so schön. Aber wenn wir solche Teils benutzen, wie die wir dann schon benutzt haben, ich würde mich da überhaupt nicht dran stören, ganz im Gegenteil. Was ich so ein bisschen merkwürdig finde, so, man kennt das vielleicht aus Serien oder Filmen, wenn dann Leute irgendwie D&D spielen, dass es teilweise diese 3-, 4-, 5-stöckigen Plexiglasbauten sind. Also, die du eigentlich schon wieder ins Miniatur-Wunderland stellen kannst. Ja, also die spielen ja auch nicht auf so einem Tisch, wie wir das haben hier oder so, da wo Leon das alles irgendwie organisieren muss, sondern quasi wirklich so ein Doppelbett gefühlt. So. Und da habe ich schon wieder tatsächlich das Gefühl, also keine Kritik daran, das ist das Gute an D&D, jeder spielt so, wie er spielen möchte. Absolut. Ist alles vollkommen legitim, aber bei mir ist das dann schon wieder so, diese Extrasparte, du bist quasi am Anfang, bist du so auf Low Level 2D, dann machst du 3D, bringst quasi noch mehr von diesem Realismus rein, in Anführungsstrichen. Aber dann, wenn du schon wieder so eine Stadt und einen Wald daneben auf so ein kleines Ding begrenzt, ist es schon wieder irgendwie unrealistisch, weil du denkst darüber nach so und du bist so, das kann doch überhaupt nicht so als Stadt funktionieren. So. Ja. Und es sieht aus wie irgendwie so die größte Hafenstadt. Und es ist eigentlich, wenn du realistisch mal nachdenkst, so Platz für 20 Leute ein Dorf. Ja, ich finde vor allen Dingen auch, was ich so schön finde bei uns ist, dass es halt, es muss nicht alles visualisiert werden. Ja. So, also ich finde, als wir zum Beispiel den Wald da durchquert haben, also von Schneeflock nach Jarlrast, dass das einfach nur in der Erzählung passiert ist, fand ich wunderbar. So, und dass wir dann sagen, okay, wir haben Riss. Was meinst du? Hier ist ein Bild der Stadt. So, wir werden da jetzt nicht irgendwie unsere Männchen draufstellen und sagen, wo wir sind, aber einfach damit ihr eine Idee habt, wie diese Stadt aussieht. Und der Rest ist halt auch Erzählung so. Und wirklich nur sagen, okay, jetzt ist hier ein Battle. So sieht es aus. Das sind die Größenverhältnisse, so viel Platz ist zwischen euch und den Gegnern. Da könnt ihr euch verstecken, da wird es ein bisschen enger und so weiter. Und das finde ich absolut okay. Weil das ist auch, finde ich, was, wo ich sage, da wären Dungeon-Tiles auch ein bisschen umständlich, weil wie willst du zum Beispiel diese Ogerhöhle, wie willst du sowas darstellen? So, wie willst du das halt bauen? Also, kann man ja, gut, wir können das alles machen, ja. Ich kann es nicht, also er bestimmt. Aber ihr wisst, was ich meinen tue. Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall, ja. Und also wenn wir da, ich finde diesen schmalen Grat, den wir da gehen, auch in Zukunft dann wahrscheinlich gehen werden, finde ich genau richtig. Ich finde, Toni hat einen guten Punkt angesprochen, dieses immer ist auch schon wieder schwierig. Weil auch für jedes Encounter diese ganzen Sachen aufzubauen und so, ist auch dann irgendwie ein bisschen, nimmt schon wieder irgendwie so die Geschwindigkeit aus. Und ich finde besonders in Encountern ist Geschwindigkeit ein unglaublich wichtiger Punkt. Aber wenn dann ab und zu der wichtige Kampf kommt, und dazu hast du das dann. Wie wir dann ja auch. Das kann auf jeden Fall massiv geil sein. Julian, hast du noch? Ja, ich würde das Thema sonst abschließen und sagen, es ist eine geile Sache, aber es ist halt eben auch ein massiver Zeitaufwand, solche Dungeon-Tiles zu fertigen. Spezifisch, also für besondere Kämpfe, wenn du jetzt da dein Kampagnenfinale hast, nach 10 Sitzungen oder so. Super geile Sache. Ich denke mal, da werden deine Spieler dir mega dankbar sein. Aber für jeden Kampf ist es das, glaube ich, einfach nicht wert. Also da sind, glaube ich, solche Staples-Dinger auf DIN A3 gedruckt oder wenn du spontan das selbst mit dem Filzstift aufmalst auf dem karierten Papier, ist, glaube ich, finde ich persönlich die effizientere Option. Es gibt ja auch online auf Amazon oder sowas extra Dungeon Maps, falls ihr irgendwie nicht jedes Mal irgendwie neues Flipchart-Papier benutzen wollt, die ihr euch kaufen könnt mit Dry Erase Markern oder Wet Erase neu beschriften könnt. Ja, und Leon hat ja auch eigentlich, also alle Encounter, die so kommen oder wo wir tendenziell drauf stoßen werden, ist jetzt ja schon alles da. Und das finde ich halt ganz cool. Also wenn wir jetzt nicht solche Dungeon-Teils haben, wie wir jetzt gerade da oben welche stehen haben, eventuell, die du einfach nur hinstellen musst und dann ist fertig so, dann wird es halt auch super umständlich so, weil das, was wir damals bei dem Professor hatten, so, da mussten wir ja quasi dann auch erstmal noch so dann die Wände noch dazustellen und die Bänke und so. Also wie gesagt, es sah super geil aus und war auch fürs Feeling in diesem Raum einfach super geil, aber ist dann auch halt super Fummelarbeit, so wenn du halt dann noch einzelne Elemente hinstellen musst und dann musst du die irgendwie, weil wir, wie gesagt, diesen kleinen Campingtisch hier haben, so, dann lieber die Papiervariante. Und ich denke mal, ihr könnt das auch ganz gut sehen über die Dungeon Map Cam. Ich würde sonst vielleicht sogar noch auf ein Problem zu sprechen kommen, was Dungeon Tiles angeht. Und zwar, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn du einen DM hast, der wirklich, wirklich gut die Szenerie schaffen kann mit seinen Worten und dann packt er die Dungeon Tiles vor dich und das entspricht einfach so gar nicht einer Vorstellung. So. Also es weicht sehr stark davon ab. Das kann auch eine gewisse Dissonanz an der Stelle dann schaffen. Definitiv. Ja. Besonders weil, wie Toni ja eben gesagt hat, ganz am Anfang haben wir komplett ohne sowas gespielt. Und es hat auch funktioniert. Es ist halt, ich finde, es ist ein bisschen wie, also es kann manchmal so sein, wie wenn du ein Buch liest und du hast eine gewisse Vorstellung von dem Charakter und dann siehst du nur den Film-Trailer. Mhm. Und du siehst, wer ihn spielt und du bist so, oh, come on. Und du bist so, nein, ja. Nein, nein, das funktioniert gar nicht für mich. Ja, so, ja. Und, ja. Ja, doch, da stimme ich dir definitiv zu. Also, wie gesagt, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich denke, es ist wie ein gutes Gewürz. Es ist wie Safran. Kostet viel, ja. Muss Zeitaufwand aufbringen, um dafür zu arbeiten. So. Also mach's nur in die Gewürze, von denen du wirklich weißt. Mach's nur in das Essen, von dem du wirklich weißt, dass das es gut ist. Das ist dein Gutes, ja. Das klingt gut. Das ist sehr deep, das habe ich so noch nicht gehört. Safran. Dungeon Tiles wie Bruder. Safran. Also. Okay. Um zu unserem Hauptthema, Atmosphäre zurückzukommen. Ja. Wir sind ja auch hier, um Fragen zu beantworten. Ja, finde ich auch eigentlich. Ich finde es auch sehr gut, wenn ihr Fragen stellt. Atmosphäre schaffen. Was findet ihr sind wichtige Punkte, um eben Atmosphäre zu schaffen? Musik. Ja. Das ist irgendwie das. Einerseits ist es A und O irgendwie, ne? Ich muss gestehen, für mich ist Musik tatsächlich, also auch ob das jetzt Filme sind oder Videospiele, ist für mich das größte Gut, um Atmosphäre zu schaffen, weil ich habe festgestellt. Wenn du jetzt RTL bist. Sounddesign. eine traurige DSDS-Story rausmachen willst. Oh. Nee, Sounddesign ist tatsächlich so das Wort der Stunde, weil ich habe festgestellt, ich persönlich bin damals aufgewachsen mit dem NES und alles, was danach kam, so. Und vor allem die Super Nintendo, oh mein Gott, beste. Super Nintendo. Und wenn du mit so Spielen, also mit den ganzen großen Titeln von Square Enix aufwächst, also Secret of Mana und Final Fantasy VI damals oder so, und einfach dieses, ich persönlich habe so ein ganz anderes Verhältnis zu Musik in Videospielen, weil Dialog schön und gut und Grafik schön und gut so, aber wenn es nicht zusammengehalten wird durch einen Soundtrack, der das Ganze irgendwie diese Gewichtung einfach gibt. Also du könntest mir wenn wir so ein klassisches Neuzeit-Szenario nehmen, so irgendwie, weiß nicht, Familie oder Picknick so und alles ist schön und gut, Sonne scheint und so weiter, so alles schön und gut, aber irgendwie, wenn da keine Musik hintersteht, dann fehlt da irgendwas. Also man könnte ja einfach, wenn man mal Werbung nimmt oder auch allgemein Filmszenen, einfach mal nur den Text drin lässt und den gesamten Audio cuttet, kannst du mal sehen, wie geil der Film noch ist. So. Also, und da sind wir wieder bei zum Beispiel Herr der Ringe. Das ist halt so, es ist ganz witzig, weil es gab mal eine Werbekampagne, ich sag jetzt nicht mal, wovon das ist, ich sag mal nur so, es hat mit einem Internetanbieter zu tun gehabt. Mhm. Der hatte eine Werbereihe, da war null Musik. Du hast nur den Sprecher gehört, beziehungsweise die Person, die geredet hat. Du hast teilweise eine komplette Sekunde gesehen, wie er einfach nur durch eine Tür ging, ohne dass irgendwas passiert ist. Und dann darauf, irgendwann kam eine Kampagne, die halt richtig aufgearbeitet war und unglaublich richtig krasse Musik und alles drumherum hat. Und das hat halt extrem viel hergemacht. Aber wenn jetzt dieses Picknick nehmen, ne, zum Beispiel mit einer Familie, die da sitzt und du hast keine Musik im Hintergrund, das schafft aber auch wieder irgendwie Atmosphäre. Dann nehmen wir an, du hast eine Familie, die Picknick da und du hast nur den Wind und du hast irgendwie nur die Gespräche, die die führen. Das gibt halt teilweise schon eher so fast so eine Ekel. Das ist so eine Dystopie wieder, ne? Eigentlich schon ein bisschen, fast ja, schon. Ja. Es kann auch was machen, aber es ist trotzdem Sound dabei. Ne? Ja, natürlich, aber es ist halt nicht das, was du halt natürlich bewirken willst. Ne? Ja, also, wenn ich das beste Beispiel für Atmosphäre, und das lege ich jedem ans Herz, das mal zu gucken, ist Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Das ist ein Film, den Daft Punk gemacht hat. Oh. Da wird kein einziges Wort drin gesprochen. Und der gesamte Soundtrack des Films, oder der Film ist genauso lang wie die Platte Discovery. Und die Platte Discovery läuft quasi von Anfang bis zum Ende durch und begleitet quasi den Film. Und es ist so krass, weil es ist interessant zu sehen, wie viel Emotionen in dir aufkommen und wie viel Emotionen dieser Film vermittelt, nur mit dem Bild und der Musik, aber gänzlich ohne Text. Es ist wirklich nicht ein einziges Wort wird gesprochen. Es wird zwar gejubelt und Hände werden geschüttelt und es werden auch Reden gehalten, aber halt ohne Worte. Und es ist einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also gut, es ist Daft Punk, das heißt, es gibt ab und zu mal Titel, die vielleicht ein bisschen sehr experimentell auch für die eingefleischten EDM-Lover sind oder von French House damals. Aber das ist so, wo ich sag so, es muss halt zusammengehalten werden so. Und Worte und Bild werden für mich nur durch Musik zusammengehalten so. Ab und zu gibt es natürlich auch Momente, wo du sagst so, okay, dann brauche ich jetzt einfach Stille. Hatten wir am Sonntag auch, da hieß es plötzlich, Leon sagte irgendwie, es wird plötzlich still. Und die Regie hat einfach die Musik gecuttet und es war plötzlich so, okay. Also gut, wir wussten, okay, das hat Sven jetzt gemacht, weil es auch irgendwie kam und einfach gepasst hat. Aber es war wirklich eine Sekunde plötzlich alle so, okay, es ist jetzt still. So. Und allein das geht halt einen super langen Weg einfach. Ich muss halt von SNES und Soundtrack geredet hast, jetzt die ganze Zeit einen Mega Man Soundtrack der beste. Mega Man 2. Das war einer der ersten Soundtracks, der auf CD wirklich rausgekommen ist. Weil der so funky war einfach. Ja, gute Sachen dabei. Kerzen. Ja, das ist eine geile absolut. Als du angefangen hast, als damals das Schild, auf dem du die Kerzen, also Kerzenwachs und dann die Kerzen auf ein richtiges Schild drauf, also so richtig schön. Ja, wir hatten das damals, als wir noch bei Toni gespielt haben, so ein Schild, den ich irgendwann mal von der Nordcon geholt habe, sponsert uns. Hätten wir früher mit dem Sponsor uns anfangen sollen. So, wir haben heute schon so viele Sachen gedroppt. Von Anfang an. Batman sponsert uns. Oh hey, Nintendo, RTL, by the way. Bitte. Yes. Den ich damals da gekauft habe. Meine Mutter hat damals noch zu mir gesagt, okay, entweder du kriegst ein Schild oder das Bastardschwert. Merkt schon, was ich für ein Junge war, wenn man sagt, dass ich mich für ein Schild entschieden habe. Wie am Anfang von Kingdom Hearts, als du das Schwert, den Zauberstab oder den Schild wählen kannst. Und wer wählt den Schild? Leines. Tatsächlich selbst ich nicht mehr. auf jeden Fall, und wir haben dann diesen Schild genommen, in die Mitte des Raumes gelegt und dann immer, wenn wir Kerzen hatten, haben wir die auf den Schild gepackt. So dass jetzt mittlerweile dieser Schild einfach unbenutzbar ist, weil er dieser Berg aus Kerzen einfach drauf ist. Cool. Aber das war halt trotzdem einfach, das hat halt so geil. Viel Atmosphäre gegeben, also wirklich auch einfach Beleuchtung, die Art der Beleuchtung, weißt du, wenn du da Kerzen stehen hast, das macht schon echt viel her. Ihr spielt mit hier mit der Beleuchtung, ne? Also so richtig mit professionellen Wir spielen tatsächlich so, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, ihr könnt nur sehen, dass wir relativ hell sind und außer ich. Das ist aber auch besser, ne? Also ich meine, das ist immer noch relativ. Es ist halt einfach besser, damit halt alles gesehen werden kann. Ich weiß nicht, ob ihr das mit Kerzen machen könntet. Ganz gut. Na, wahrscheinlich nicht, weil ein bisschen umständlich halt, ne? Nee, Kameraqualität verhindern, also wer schon mal Filme gemacht hat und dann irgendwann der Call kommt, es wird leicht dunkel. Das ist tatsächlich gar nicht so sehr, weil man irgendwie, weil das Licht irgendwie die Leute vielleicht nicht mehr so gut aussehen, sondern weil die Kameras wirklich nichts mehr reißen können. Gar nichts. Ja, also wenn ich Primat spiele, mit voller Zimmerbeleuchtung, nein. Das ich auch nicht. Dann wird so die Dimmlampe auf das Unterste gedreht. Jetzt mal so ganz davon abgesehen, jetzt mal nicht nur Rollenspiele. Auch wenn ich privat Videospiele spiele. Also wenn ich tagsüber Videospiele spiele. Leon hat mich lange einfach eine Moräne genannt. Weil wie dieses Loch, in das sich so Monorene zurückzieht und ab und zu steckt sie ihren Kopf raus, isst irgendwas und kommt wieder zurück. So Fenster halt, zu und so eine kleine Dimmlampe an. So. Ich dann also Hauptsache alles zu Schuppen. Opa Stähler, also richtig dunkel alles. Genau. Ja, klar. Ja, aber auch wenn wir bei Silbern spielen oder so. Mhm. Das, Vorhänge. Das, so Vorhänge zu, Licht gedimmt. Es ist sogar vom Ding, es ist sogar ziemlich egal, ob die Session bei Tag ist oder bei Nacht, ob es in der Wüste ist oder in Iceland oder sowas. So, das Licht muss ein bisschen gedimmt sein. Ja. Ja, aber einfach auch, um so ein bisschen die Sinneseindrücke, die du in dieser Welt wahrnimmst, auch mal ein bisschen zu dämpfen, damit du einfach mehr Chance hast, so ein bisschen mit deiner Fantasie in die Sinneseindrücke deines Charakters reinzukommen. So, und das schaffst du eigentlich nur, wenn dein DM wirklich dir gut beschreibt, welche Sinneseindrücke dein Charakter erlebt. Und wenn du dann eben auch gerade in der Lage bist, das auch alles so aufzunehmen. Und es ist halt manchmal sehr schwer, wenn du Straßenlärm hast, Sonnenlicht, alles drum und dran. Das ist alles halt Ablenkung. Ja, ich merke jetzt auch, also ich habe tatsächlich mir den Luxus gegönnt und meinen Fernseher quasi an eine, was ist das jetzt, was ich hier stehen habe, weiß ich, eine 1,4 Watt Anlage anzuschließen, die eigentlich ins Studio gehört, mit der du halt irgendwie Ton aufnimmst oder so. Und das ist fett, also gerade für FIFA oder so weiter ist es echt super heftig. Aber wenn ich irgendwie Spiele spiele, wo es tatsächlich darauf kommt, wirklich zu hören, was halt abgeht oder so, also Surround Sound schön und gut und so, aber ab und zu erwische ich mich auch dabei, wie ich dann einfach sage, okay, die Session gönnst du dir jetzt mal mit Kopfhörern, einfach damit außen noch mehr außen ist und das Spiel, ich einfach noch näher beim Spiel und so. Also wenn ich irgendwie Sachen wie Dead by Daylight spiele oder jetzt gerade wieder Battlefield 1, da ist dein Krieg plötzlich nochmal eine andere Hausnummer, als wenn du es auf einer fetten Anlage hörst. Als wenn du halt den Einschlag quasi Millimeter neben dein Ohr hörst. Das ist anders. Ja, das ist fett. Ich spiele, glaube ich, auch grundsätzlich nur mit Kopfhörern. Ich habe gar keine Boxen. Ich habe das höchstens, wenn ich irgendwie mit jemandem zusammen vor der Konsole sitze oder sowas. Ansonsten habe ich immer Kopfhörer auf. Das letzte Spiel, das ich mit Kopfhörern gespielt habe und PlayStation Virtual Reality, war tatsächlich Resident Evil 7. Was an sich schon ein... Also die... Es ist ein gutes Spiel. So, ich will nicht abstreiten, das ist ein gutes Spiel. Aber PlayStation Virtual Reality so ist auch, das ist so ein Faktor, der so sehr in Machen dieses Spiels eingedacht war einfach. Und auch nicht zu Unrecht. Absolut, weil das hebt es von einem okayen Spiel auf ein unglaubliches Spiel, weil wenn du es mit dieser Brille anspielst, mit den Kopfhörern drin, du bist permanent so ein Stück davor, dir in deine Hosen zu scheißen. Ja. Du hast einfach Panik. Ich habe geschrien wie ein kleines Mädchen, nicht nur einmal. Ne, kann ich mir vorstellen, habe ich auch gemacht. Es ist tatsächlich, also Resident Evil 7 war auch tatsächlich wieder so ein Spiel, wo du sagst, das ist geil, es ist wieder Resident Evil. Also so richtig, Survival, richtig, ne? So back richtig, to the roots, einfach so richtig das, was Resident Evil damals war. Und mit der heutigen Grafik und dann auch noch VR. Ja, ich hab's leider nicht mit VR spielen können. Da kannst du direkt den Schlafdoktor aufsuchen. Ach, danach ist vorbei. Ja. Doch jedes Mal, wenn du durch einen Bereich des Hauses gehst, selbst wenn du durch das Haus gehst und du weißt, es ist niemand mehr da, bist du trotzdem so. Okay. Und dann, wenn du in einen Bereich gehst, wo du weißt, da ist noch jemand, dann bist du. Also ich hab das mit zwei Freunden durchgespielt, wir haben uns halt immer abgewechselt. Anders geht das, glaube ich, auch nicht, oder? Und, das ist so stressig. Christoph, Motion Sickness. Und es war einfach... Teilweise mussten halt so wirklich so Pep-Talks gebracht werden, so, bevor jemand so einen Raum betritt. Ja, ja, ja. Weil Leute halt so waren, nein, du musst jetzt rein. Du musst, ich will doch mal nicht rein. Doch, aber du musst. Aber das ist, finde ich, also ich finde tatsächlich... Tony, du sagtest ja, bei Horrorspielen kannst du halt mit Atmosphäre, ist sehr viel Freiheit. Aber ich finde tatsächlich, Horrorspiele sind auch so ein bisschen, die Königsdisziplin für Atmosphäre. Definitiv. Weil du kannst es halt ganz schnell verkacken. Ja, und okay. Gerade, also wirklich, weil Horror lebt halt wirklich nur von Atmosphäre. So, bei Fantasy kannst du sagen, okay, hier ist ein bisschen grüner Hain und da sind ein paar Berge so und alles ist toll. Ein bisschen hier, so wie wir haben, so ein bisschen pseudo-epische Musik oder so Tavernenklänge oder so weiter. So easy peasy, schon hast du das Fantasy-Setting halt. Also ich finde es super. So, aber ich finde halt, Fantasy lässt sich halt relativ einfach herstellen, weil es auch mittlerweile ein sehr erforschtes Gebiet ist. Aber Horror zum Beispiel, so wie du halt sagst, du weißt, es ist keiner da, aber trotzdem, also das beste Beispiel, was ich dafür habe, ist, ich weiß nicht, ob ihr mal Amnesia gespielt habt. Ja, tatsächlich. Und es ist halt auch so, also da kommen Gegner erst ganz, ganz spät im Spiel und die kann man auch nicht bekämpfen, du kannst dich nur verstecken, aber auch wenn du Du weißt, es ist gerade nichts da, du kannst nicht sterben, aber einfach dieses Schloss und deine Öllampe, die du ein bisschen vor dich hinschwenkst, so. So, der Kopf ist halt, du hast halt immer dieses beklemmte Gefühl von, boah, bitte lass jetzt nicht irgendwo, und selbst wenn nur die Tür aufspringt und nichts da ist, es ist trotzdem... Du weißt aber, du erschreckst dich. So. Ja, so, und das ist halt gut. So, und also gerade das finde ich halt bei Horrorspielen so geil, dieses... Ich bin nicht so der Fan von Jumpscares. Finde ich ab und zu mal ganz geil, wenn sie halt passen. Aber was ich bei Horrorspielen halt will, ist halt dieses Gefühl von Beklemmtheit. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, niemand ist wirklich ein Fan von Jumpscares. Weil Jumpscares sind so die billigste Art Horror, weil es ist nicht mal Horror. Ja, so, es ist einfach weil so. Jumpscares sind immer entweder halt nur mit einem Erschreckmoment oder mit Gore verbunden so. Ja. Und Gore ist so die auch irgendwie so die billige, weil das Ding ist, du kannst dir The Hills Have Eyes oder so angucken. Ja. Und du guckst sie an und du bist so, oder Wrong Turn oder sowas, und du sitzt da und du gruselst dich nicht. Du denkst dir natürlich, wäre ich in dieser Situation, das wäre übelst abgefuckt. Ja. Aber du guckst sie an und du bist so, Ja. Oder so. Oh, ihr Ekligen. Oh Gott, wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Oh Gott, ist das eklig. Aber du bist nie so... Ja. Ja, ich bin halt auch nicht so der Fan von Gore, aber es gibt von folgenden Jumpscares bin ich begeistert, wenn die passieren. Die keinen Ton haben. Das sind mega geile Jumpscares. Also wenn du eine Situation hast, wo richtig viel Aufregung drin ist und irgendwie der Sound halt auch irgendwie fehlt teilweise und dann plötzlich kommt ein Kameraschwenk oder irgendwie ein Cut und du siehst einfach nur irgendwas und dir fällt was darin auf und es steht ganz still da und du kriegst richtig Schiss. Ich hatte es, glaube ich, einmal, in einem Kino gab es einen zum Beispiel Moment, das hatte ich persönlich jetzt nicht so ein super Beispiel, das war, glaube ich, Gothica hieß der, glaube ich. Da gibt es eine Szene, ich glaube, es mit Halle Berry. Auf jeden Fall ist da eine Szene, wo sie irgendwie in so einer Zelle ist und du siehst die Kameraperspektive ganz nah von ihrem Gesicht und sie bückt sich weg nach unten und hinter ihr steht einfach dieses Mädchen und glotzt sie so richtig krank an und das ganze Publikum, alle so und das dadurch, dass alle halt sich erschrocken haben, weil ich halt auch so und das war halt auch so ein Effekt, wo es nicht war. Es war halt einfach nur, sie hat sich geduckt und da stand einfach nur dieses Mädchen. Die Spannung war einfach im Raum, dass selbst nur ein bildlicher, so dieser bildliche Effekt, die halt einen riesen Schock eingejagt hat. Das war halt richtig cool. Also das war... Ja, wie gesagt, mein Problem mit Jumpscare ist immer, wenn sie einfach diese Idee der Hektik nehmen, um in der Situation so, es ist schon irgendwie ein bisschen angespannt, aber dann schmeißen sie einfach plötzlich Hektik rein und natürlich erschreckst du dich. Weil wenn du... Keine Ahnung, wenn du zu Hause bist und plötzlich wirft dir irgendjemand einen Stein durch dein Fenster oder so, dann schreckst du dich auch. Ja, ist jetzt nicht unbedingt gruselig, so, aber du bist runtergefahren so, und dann fährst du plötzlich hoch. Ich finde vor allen Dingen ganz furchtbar, wenn Filme Jumpscares benutzen, die so einfach super lahm sind. Ja. Also ich muss gestehen, Wrong Turn ist da echt das beste Beispiel. Du guckst Wrong Turn und denkst so, ha, lol, oh, sie ist zerschnetzelt worden, oh, dies und das und so. Und der ganze Film ist einfach so, den guckst du halt so. Den guckst du nicht so oder so, sondern den guckst du so. Vielleicht isst du dabei noch was, so, weil du es dir einfach erlauben kannst. Ja. Und dann kommt so ein Jumpscare, weil plötzlich irgendwie fetzt die Tür plötzlich einfach auf oder irgendjemand schreit aus dem Nichts oder keine Ahnung. Aber es ist einfach so schlecht, weil es ist echt so Effekthascherei auf unterstem Niveau. Weil es ist schon wieder so überzogen, dass du es gar nicht mehr ernst nehmen kannst. Ja. Deshalb kannst du auch dabei essen oder sowas. Ja, weil aber da im Vergleich dazu... nehmen wir mal eine schreckliche Stelle aus dem Videospiel. Outlast. Die Stelle, wo der Penner dir deinen Finger abschneidet. So. Und das ist so, es ist so wenig Gore, aber er kommt einfach mit dieser Schere und du bist so, oh boy, oh nein, tu's nicht. Und er packt sie so langsam an deinen Finger und du bist so, oh nein. Und dann er packt die da ab und du bist so, ah, nein. Und so, und dass du das alleine, dass die Atmosphäre da so dicht ist, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass der eine Typ dir da dein Lörres abschneiden will, weil das ist schon, das ist für mich schon, das hat nichts mit Horror oder Atmosphäre zu tun. Aber, da hat mich Hostel desensibilisiert. Ja, Hostel will ich jetzt nicht reden. Ich wünschte, ich hätte Hostel einfach nie gesehen. Ja. Das ist wirklich, weil seitdem kann ich nicht mehr nach Osteuropa fahren. Ich bin so, wenn ich irgendwann jemanden treffe, der sagt, oh, du sollst in dieses kleine Dorf in Osteuropa fahren. Ja, nein. Direkt, Digga, du fährst. Ich mach noch kurz einen großen Waffenschein. Durch die Atmosphäre alleine ist es so ein viel kleinerer Akt als in anderen Filmen. aber es sagt trotzdem so viel mehr. Aber da ist ja auch schon ordentlich was passiert in dem Spiel, bis du zu diesem Punkt gekommen bist, ne? Damit das überhaupt wirken kann. Du musst halt schon echt ein bisschen was durchgemacht haben, damit du dir so ein bisschen Sorgen um deine eigene Figur beziehungsweise um dich selbst auch irgendwie machst. Aber das ist ja hauptsächlich eigentlich nur Aufbau von Atmosphäre. Ja, genau. Und so über lange Zeit Aufbau. Du hast gesagt, Horror ist die Königsdisziplin davon. Ich finde, das ist eine wahre Aussage. Mhm. Aber besonders, weil du kannst in vielen Sachen, kannst du einfach drauf stapeln. Du kannst, wenn du eine schöne Fantasy-Landschaft willst, ist es sehr schwierig, das zu übersättigen. Weil du kannst sie wunderschön machen. Du sagst, und da packe ich Auen hin. Oder diese wunderschönen Bäume, wunderschöne Vögel, ein wunderschöner Himmel. So. Und du kannst so viele wunderschöne Sachen reinpacken. Und trotzdem ist es schwer, das zu übersättigen. Aber Horror ist so leicht übersättigt. Ja, weil, und ist es, ist diese, es ist diese unglaubliche weniger ist mehr Sache. Ja. Ja. Ist halt schmaler Grad einfach. Und ich finde sogar, um mal atmosphärisch das Thema weiterzulenken, von was kann man machen, um Atmosphäre aufzubauen außerhalb vom Spiel, innerhalb von dem Spiel ist natürlich genauso ein Faktor. Weil ich meine, du kannst super Musik haben, du kannst deine Kerzen haben, du kannst irgendwie ein schönes Bild davon haben, so die Atmosphäre ist da. So, aber wenn du das bist und du hast diese perfekte Dungeon Map, alles und eigentlich ist alles perfekt, der Teppich ist für dich ausgerollt, du sagst, Spieler sagt, ja, was sehe ich? Du sagst, siehst er schon drin. Du sagst, es ist ein Gang. Ja. Und was ist in dem Gang? Das ist eine Tür. So, ich versuche die Tür zu öffnen, die Tür ist offen. So, und das ist natürlich, ja. Das klingt so wie diese ganz alten Text-Adventures für PC, so. Oh, Jesus Christ. Gehe zur Tür. Dadurch du stehst konnten. Vor der Tür. Ich, open door. Hello. Die Door ist open. Wenn nichts anderes ist. Also das ist schon wieder unrealistisch. Es ist open door. What is door? What is door? Yeah. open. Press down. What is press? Don't know please the action. Clarify. Yeah. Yeah. Oh. Please. Walk left. No left. ja, und deshalb, ich glaube, auch, also weniger als mehr kann auch innerhalb vom Spiel wahr sein. Aber oft ist es tatsächlich dadurch, dass der DM ja quasi so diese Rolle hat, erstens als Richter dieser Welt, als neutrales Wesen quasi. Der DM ist ja nicht gegen die Spieler, sondern ist quasi einfach nur der reale Gott. Spiegel ihrer Sachen, die sie machen. So. Der DM ist Gott. Genauso ist er ja die fünf Sinne der Spieler. Mhm. Er sagt ihnen, wie sich Sachen anfühlen, er sagt sich, wie sie Sachen anhören, wie Sachen riechen, wie auch immer. Und da kann man natürlich unglaublich viel Atmosphäre schaffen, dass man sehr ins Detail geht, was das angeht. Und da ist schon wieder mehr. Ja, weil es natürlich auch... In vielen Fällen. Auch nicht in allen natürlich, aber in vielen. Ich finde, das ist halt auch so wieder dieser Punkt, wo wir vorhin bei dem Buch von Herr der Ringe waren mit Detailreichtum und so. Ich finde halt, das kann man auch zu viel machen. Mhm. Ich finde gerade bei Beschreibungen, ich persönlich bin ein Riesenfan davon, wenn man mir, ich vergleiche das immer damit, dass mir jemand sagt, okay, nimmt jetzt einen Raum zum Beispiel, in den wir reinkommen und er gibt mir halt sozusagen Farbkleckse, die er hinwirft, dass ich mir den Rest vom Raum selbst gestalten kann. Also so kleine Akzente, damit ich weiß, wie es ungefähr so aussehen kann und dann stelle ich mir den Rest vor. Ich habe nicht teilweise Geschichten gelesen, da hättest du den Raum halt komplett nachbauen können, so viel wurde da erklärt und beschrieben und es hat halt nichts für die Story gebracht und auch nicht für die Atmosphäre dann irgendwann. Es kommt natürlich immer auf Funktionalität an, so. Es kommt natürlich darauf an, wie wichtig ist jeder einzelne Punkt in diesem Raum. Ja, klar. Wenn jeder einzelne Punkt wichtig ist, musst du natürlich auch jeden Punkt erzählen. Normalerweise würde ich dir auch zustimmen, aber besonders wenn du für irgendeine Sache eine spezifisch dichte Atmosphäre schaffen musst, musst du halt manchmal auch einfach ein bisschen mehr erzählen. Also ich habe Detailreichtum angeht so ein bisschen, ich glaube auch, wenn wir schon bei Herr der Ringe sind, an dem Punkt, wo Bruchtal beschrieben wird, habe ich schon gedacht, so okay, krass, das muss ja echt ein fancy Ort sein, so. Aber Bruchtal dann im Film zu sehen, war halt, ich bin halt fast umgekippt vom Stuhl, weil es einfach so bildschön war und es trotzdem, also es ist ja ein unberührter Platz, aber es ist halt trotzdem ein Platz in Mittelerde, was quasi so ein bisschen dem Zerfall quasi gerade drauf zuschippert. So. Mhm. Und einfach diesen Gegensatz zu haben, aber die Erzählung und das dann optisch so vor mir zu sehen, war halt nochmal echt on top und es war halt bildschön. Mhm. Und das war auch so, ich habe schon mit der Beschreibung gedacht, so okay, das boah, ey, was für ein Ort, ey, so. Und es dann aber nochmal zu sehen, ist dann so, wo du denkst, okay, das ist so irgendwie, wie meine Fantasie es gemacht hat, plus nochmal was Überheftiges obendrauf. So. Und das finde ich halt auch super geil. Aber es ist halt, also wie gesagt, alles was ich finde, alles was nicht Horror ist, da kann gern einiges dazukommen so, aber bei Horror ist halt weniger halt mehr so. Und um auf unsere Runde zurückzukommen, ich finde, was Leon macht, ist grandios. Ich finde, es ist lustig, weil als Freunde von mir so die ersten Folgen geguckt haben oder auch die Teststreams oder so, die haben dann so gesagt so, ja irgendwie, ich werde mit eurem Erzähler nicht so warm. Und dann haben sie halt jetzt die Folgen geguckt, wo wir offiziell quasi live waren. Und da war es plötzlich ein ganz anderer Schnack. Mhm. Und ich sage, ja klar, du musst halt ein bisschen warm werden. So. Aber es ist halt, wie bei vielen dieser Fantasy-Sachen so, es wird halt nur was für dich oder du wirst nur warm damit, wenn du dich halt investierst. So. Und wenn du dich darauf einlässt zu sagen, okay, ich höre jetzt zu und stelle es mir halt vor. Oder ich lass mich davon einfach mal entführen so ein bisschen. Und ich finde, also alles, was Leon macht, lädt quasi dazu ein, sich das alles vorzustellen. Und auch die Stadt, der Platz in der Mitte, die einzelnen Straßen nach Smogen und nach in das Reichenviertel da so, ey, es war... Ja, wenn ich dumm wäre, würde ich sagen, ich hab's gesehen. Also wirklich, es ist so vor dich hingeworfen, so, du musst eigentlich nur noch den Finger drauflegen und sagen, ah, nochmal, ich seh's. Ja, es ist einfach da. Aber das ist auch die Königsklasse, in der man anfangen kann, wirklich, wenn sich deine Spieler so wohlfühlen, dass sie so ein gutes Bild von einem Ort haben, dass sie wirklich anfangen zu agieren wie Leute, die wirklich da wären. Mhm. Nämlich nicht so, dass du sagst, oh, okay, wo ist das, wo ist dies nochmal? In Siel ist das genauso wie jetzt auch in Yharas zum Beispiel oder auch Neu-Guldenheim hat auch so ein bisschen diesen Flair. Einfach so dieses, du, ab einem bestimmten Punkt weißt du einfach, wo Sachen sind. Mhm. Und dann sagst du, ja, nein, ich geh noch mal kurz dahin und red irgendwie mit dem und geh noch in das Geschäft, weil einfach du weißt irgendwie, es liegt ja. Mhm. Und wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du, dann entwickelt sich halt eine ganz andere Spieldynamik daraus. Ja. Dann tendieren Leute natürlich auch gerne mal darin, sich darin zu verlieren und einfach dann nur noch belanglose Scheiße zu machen. So. Was aber, finde ich, mit das Beste vom D&D ist manchmal. So. Wenn es eine halbe Session dauert, ja. Genau. Wenn es drei Sessions dauert. Nee, das nicht. Aber wenn du einfach wirklich an diesem Punkt bist, dass die Leute, die am Tisch sitzen, alle wirklich so sehr in der Welt aufgehen, dass sie einfach Spaß daran haben, gerade nur das zu tun, was direkt vor ihnen liegt und sich das vorzustellen, das ist einfach ein schöner Moment. Okay. Ich finde auch gerade so dieses Interagieren mit der Welt ist halt, ich meine, wir sind ja Leute, die quasi so eine, wir haben ja eine Questreihe sozusagen bekommen, aber die haben wir nicht bekommen, weil wir irgendwie Helden sind, sondern weil wir da einfach irgendwie reingefallen sind, so dieses so, ey, ja, hier ist gerade irgendwie alles am Verrecken und wir sind alle quasi tot, könnt ihr euch das mal angucken? Und wir sagen, ja, okay, machen wir so. Und plötzlich steckst du da drin, aber du hast ja trotzdem das Menschsein nicht aufgegeben. Und so Sachen wie zum Beispiel unseren romantic Subplot mit Fimla und Jonna. Oder mit jeder Frau, die Fimla trifft. Oder mit jeder Frau, die Fimla trifft. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass er diese Halskette einfach diesem Schaf. Ich bin gespannt, was er damit jetzt macht. Das ist Spoiler-Alarm. Shem macht ihn kaputt. Also ich meine, also Shem wird das ja nicht rausfinden. Weil er nie wieder in diesen Schafstall zurückgeht. Ja. Wir wissen es nicht. Aber das Ding ist... Alles andere wäre Meta. Vielleicht Ex Machina und Leon macht dann irgendwie, dass die Schafe so übers den Dorfplatz getrieben werden. Haben wir mal die Story erzählt, wo diese Kette eigentlich herkommt? Darf man das hier machen? Oder? Das haben wir doch. Also diese, wer für jeden, der die letzte Folge gesehen hat. Ne, ansonsten jetzt Spoiler-Alarm. Sage ich jetzt einfach mal. Das Disclaimer. Wird jetzt so anderthalb, zwei Minuten gehen. Vielleicht sogar weniger. Ich vertrödel jetzt bei der Zeit. Also. Was hast du vorhin gegessen, Dino? Ihr kennt ja Shems Vater, die Schaufel. Der vorher die Keule war oder sowas. Ich glaube, das war die Keule mit der. Achso, wir wollen jetzt nicht in Backstory gehen, sowas. Also. Shems Vater ist jetzt die Schaufel. Weil das die Schaufel war, mit der er Shems Mutter begraben hat. Nachdem sie sich geopfert hat, um Shem wiederzubeleben. Fimla war zu dem Zeitpunkt unsterblich in Shems Mutter verliebt und so hat ihm Shem als Andenken an sie ihre Kette gegeben. Hatte Shems Mutter die Kette ihm nicht? Nein, Shem hat sie ihm danach gegeben, okay, hier hast du auch noch was von ihr. Mhm. Und anstatt sie seiner neuen Flamme umzuhängen, um zu sagen, so, okay, Ich möchte, dass du sie trägst. Ja, ich möchte, dass du sie trägst. Hängt er sich einfach diesen fucking Schaf um so und rallert die Alte dann im Schafstall weg. So. Dann auch noch mit einer 9. Ja, also, oh. Also dann kann er auch wenigstens das Ding weghängen und sagen, so, jetzt hier mit einer saftigen 18 oder so geht's mal richtig zur Sache oder so, ne? Also was da passiert, man darf gespannt bleiben. Die Axt war stumm, diese Nacht. Nee, aber es ist tatsächlich so dieses, irgendwie, weiß nicht, ich gehe mal zum Laden oder wir checken irgendwie das Haus oder wir gehen in die Schenke oder wir gehen von einer Schenke in die nächste Schenke, jetzt in Jahres oder so. Das finde ich halt, also ich finde es halt nicht nur super geil, das einfach machen zu können, sondern auch super wichtig, weil ich will halt nicht einfach sagen, so, okay, ich habe jetzt hier einen Mainplot, den muss ich jetzt durchballern, weil es halt das ist, was man in D&D macht, weil es ist nicht das, was man in D&D macht. In D&D machst du halt, kannst du alles machen, was du willst. Wenn die Story halt, wenn die Ort, der Ort und die Story das halt hergibt. Vor allen Dingen, das sind diese Momente, die nicht nur allgemein innerhalb von dem Spiel, sondern jetzt besonders auch im Kontext zum Beispiel dieses Streams, Leuten die Möglichkeit geben, Charaktere einfach viel besser kennenzulernen. Mhm. Weil wenn du diese Nebensachen hast, wo vielleicht einfach mal zwei Leute zusammen irgendwo hingehen oder so, weil ansonsten tendiert man, diese Gruppendynamik zu fallen. Alle Leute reden nur miteinander, wenn die ganze Gruppe miteinander redet. Und du fragst dich eigentlich, was redet ihr eigentlich miteinander, wenn ihr alleine seid? So. Ja. So, als ob da niemand was zu irgendwem sagt, weil sich eigentlich die Leute gar nicht kennen. So. Und alle führen halt immer so Gruppendiskussionen. Und wie gesagt, es gibt einem halt so die Möglichkeit, mal so One-on-One-Gespräche zu führen. Oder besonders irgendwen wegen irgendeinem besonderen Punkt nochmal irgendwie aufzusuchen oder so. Und das kann auch viel geben. Ich find's auch so schön, Drunk-RP ist beste RP. Ich finde es auch so schön, weil du dich einfach in Situationen und Emotionen einfach reinbegeben kannst, weil sie halt einfach plötzlich da sind. Sie tauchen, weil die sind halt nicht geskriptet. So, also ich habe vorletztes Mal, glaube ich, ja, als wir den Plan geschmiedet haben, was wir jetzt machen, da hast du ja auch so eine kleine Rede vom Stapel gelassen, an uns alle so. Da hast du zu mir gesagt, so, Finn, ich weiß, du bist auch ausgebrannt. Und da hast du quasi meine Rapier-Fechtfähigkeiten so ein bisschen geordnet. Und es war so, In der Runde, wo sowieso schon super viel emotionale Reden gehalten wurden und so, da war ich tatsächlich berührt. So. Also ich habe gedacht, wenn das jetzt noch ein paar Minuten weitergeht und nochmal andere irgendwas sagen, so, dann muss ich mir wirklich hier ein bisschen die Tränen wegdrücken. So. Weil es war schon... Ich habe dann zu dem Volk gesprochen und du hast zum Volk gesprochen. Ich habe mich fast mit James Vater geprügelt. So. Und es war alles so unter diesem Deckmantel von wegen so, ey... Also einfach diese Aufbruchstimmung, die in Yaras geherrscht hat, hat mich aber auch dermaßen gepackt dann einfach. Dass ich auch Bock hatte zu sagen, okay, jetzt lass uns anpacken, aber dann diesen Zweifel gehabt, weil wir halt wirklich zauberpunktemäßig echt super low waren und ich gedacht, okay, wie sollen wir jetzt ohne Zauber da reingehen, wie sollen wir das machen so? So, weil das wird anscheinend ein super heftiger Zauberer sein, so, der wird uns halt wegwrecken so. Und dann kam diese Rede und es war wirklich so, ja, okay, auf geht's, gehen wir da rein, so. Und dann kam erst Baschton, es war so, oh Gott. Goliath, der macht uns kaputt. Okay, der fällt einfach um. So, okay, dann kämpfen wir jetzt gegen den Magier. Dann kommt Baschton mit rein. Und auch das war so, war nochmal so ein Funke mit oben drauf, dass Baschton kommt und sagt so, hör auf mit dem Scheiß jetzt. So, und es war so, boah, okay, was passiert denn so? Ich bin jetzt richtig on fire einfach. So, und das kannst du nicht skripten. Kannst du einfach nicht. Und das sind dann die Punkte, wo du halt als DM halt, wo deine Planung, die du gemacht hast, einfach sich verselbstständigt. Und in das aufgeht, was es halt werden soll und deine Spieler das einfach nehmen und zu dem machen, was es dann einfach ist. Und wo alle diese Bürde einfach tragen. Und dann ist es perfekt. Und auf diesem wunderschönen Monolog von Hendrik Müller begeben wir uns jetzt in die Pause. Wir sind Sven, 10, 15 Minuten? Ah, 10 Minuten. Wir sind in 10 Minuten wieder da und schneiden dann das zweite Thema dieses Abends an. Spoilerwarnung. Ich sag euch noch nicht, was es ist. Das werde ich in 10 Minuten ausfordern. Also gut. Bis in 10 Minuten. Ich wollte jetzt gerade in mein Mikrofon. Ihr seid online. Oh Gott. Willkommen zurück. Freunde der Kellerwelten. Aua. Und wir haben ein bisschen Traubensaft Budget sprießen lassen, ja. Damit wir jetzt unsere Rotkehlchen mit ein bisschen Flüssigkeit benetzen können. Eine Sache, die ich natürlich idiotischerweise vergessen habe zu sagen. Der gute Tony, der hier sitzt, manche munkeln es, manche haben richtig geraten, es ist tatsächlich derselbe Tony, der auch unser Intro eingesprochen hat. Wunderschöne Erzählstimme. Mit Drachen und Schwert. Ich hätte ihn mir tatsächlich ganz anders vorgestellt. Ja. Halt wirklich. Aber good job. Ist das nicht immer so? Und an diesem Punkt, wo wir gerade noch dabei sind, haben wir hier, weil wir haben vorher drüber geredet, einmal ein Modell hier mitgebracht. Von einer Art Dungeon Map, die ich mal früher gemacht habe. Das war, glaube ich, die erste, an die ich mich rangewagt habe. Ihr merkt, das ist mehr so ein Scenic Piece als wirklich Dungeon Tiles. Kannst du nicht auseinandernehmen und irgendwie neu zusammenbauen und so. Das ist halt gut für eine Sache und für eine Sache nur. Aber sind wir das nicht alle ein bisschen? Das ist übrigens auch die Map, auf der einer meiner Charaktere gestorben ist. Also, weißt du, Julian, mittlerweile bei dir gibt es nicht wenige Maps, auf denen Charaktere von dir gestorben sind. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Grobe Fahrlässigkeit, würde ich raten. Also gut. Jetzt, wo wir das erste Thema mehr oder weniger eigentlich ganz gut abgeschlossen haben. Ja, Atmosphäre ist ein bisschen schwer, komplett irgendwie drüber zu reden, weil das halt wirklich... So, wir reisen einfach, haben halt was anderes. Ja. Wir können nochmal kurz die Frage anreißen, die eben im Chat gelesen wurde. Wie wir eigentlich zusammengefunden haben. Tinder. Nein. Ja, es ist also erst wir. Ja. Das dann hat nicht so ganz funktioniert. Und dann alles die zusammen. Beiden. Also und ich war schon lange unter Justus Fittichen und der hat mich dann hier mit in diese sehr interessante Männerrunde gebracht. Und Kira ist dann eigentlich nur noch das Alibi, was dann dazu erfunden wurde. Wo unseren Freunden nicht erzählen müssen, dass wir uns nur als Jungs treffen. Nein. nee, tatsächlich. In einem dunklen Keller war, Leon ein Weilchen ein kleines bisschen frustriert, weil die Gruppe, in der Toni und ich zusammenspielen, eher selten tagt. Ja. Und er hatte zu viel zu erzählen und zu wenig Leute, die ihm zuhören. Und so hat er sich ein bisschen nach neuen Gesellen umgesehen und da wir beide Justus schon, also er deutlich länger als ich, viel länger als ich, du auch länger, aber da ich Justus auch kannte, hat sich dann begeben, dass er noch ein paar Leute an Bord geholt hat. Unter anderem Henne, Brian, Kira und Julian, der ursprünglich aus einer meiner Gruppen war, auch noch dazu gekommen ist. Und so hat das Ganze sich dann gebildet. Ja. Also es war ganz witzig. Wir haben in Brians Wohnung stattgefunden. Richtig. Ja, es war tatsächlich ganz witzig, weil Justus kam auf mich zu, wo eigentlich schon der große Teil der Gruppe da war und sagte, ja, du bist ja auch so ein Nerdy Boy. So, also ja, was soll ich sagen? Also Gamer seit der Stunde Null und sowieso. Und sagte dann so, ja, hat hier Lust, was aufzuziehen, so, und hat mir das dann wirklich wie so ein Projekt eigentlich gepitcht, weil wirklich so, wirklich Pro und Kontras und so, ja, so D&D in Deutschland ist halt nicht so groß, so streammäßig, deswegen haben wir da ein ganz gutes Alleinstellungsmerkmal und so, und wir haben halt Bock, das groß zu machen, so. Und dann habe ich gesagt so, ja, okay, ich guck's mir gerne an, also warum soll ich auch Nein sagen, so. Ich meine, mein einziger Berührungspunkt mit Dungeons & Dragons war damals, als ich, oh Gott, 11, 12 war, habe ich mal Neverwinter Nights gespielt. Danke. Wo es auch Mechaniken von D&D gibt, also was Rettungswürfe und so angeht, aber... Neverwinter ist ja vom Ding eigentlich so die Videospielvariante von D&D. Genau, also das irgendwie... Das basiert ja auch auf derselben Welt. Richtig. Ich glaube Forgotten Realms sogar. Ja, ja. Und, aber ist natürlich noch, also es ist tatsächlich auch, wenn das eine Adaption von D&D ist, ist es nochmal anders, als dann D&D richtig Pen-and-Paper-mäßig zu spielen. Mhm. Weil es einfach viel mehr Dinge gibt, auf die du achten musst und auch viel aktiver sein musst, weil PC ist halt wirklich, okay, du klickst darauf, der Algorithmus des Spiels würfelt halt den ganzen Kram aus und dann passiert was oder passiert halt nicht so. Und dann stirbst du. Und im besten Fall stirbst du nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich guck mir das an und dann habe ich mir also mit Justus einen Charakter gemacht, eben Finnen. Und hab mir das dann, bin einfach reingestellt und hab dann auch tatsächlich die Session bei Brian, die es dann nochmal irgendwie als Text oder eventuell als Stream-Format für euch nochmal gibt, mich dann versucht, dann, ja, quasi trainiert, einfach dieses, okay, wie interagiere ich mit den Leuten und mit der Welt? Und das Lustige war, ganz oft hast du ja Leute, die irgendwie so eine Idee haben und du sagst so, ey, das müssen wir unbedingt machen und du machst es halt nie. So, also bestes Beispiel, wenn du jemanden nach langer Zeit triffst und sagst, ja, hey, wir müssen uns mal wieder treffen, so auf dem Kaffee oder so, weil er so, Und du wirst die Person dann die nächsten 3 Jahre auch nicht mehr sehen. So das ist nicht meistens so, weil ihr euch in der Stadt seht. Ihr mögt euch eigentlich gar nicht. Und ihr seht euch, ja, wir sind doch in dieselbe Klasse gegangen. Ja, nee, allgemein. Das ist halt ganz furchtbar. Wir Kaffee zusammen trinken. Und Justus ja. sagte so, er hat halt Bock, das zu machen so. Und hat auch Studio an der Hand und dies und das und Pipapo so. Und ja, jetzt sitzen wir hier und haben nach einem Monat Twitch-Affiliate. Haben 16 Leute, die sagen, ey, ich find's super geil, hier nimmt mein Twitch Prime. Die Chance haben, eins dieser Dice Trays zu gewinnen. Die Chance haben, die Twitch, aber auch Shoutout an die 104 Follower, die wir so haben. Ja, Shoutout an alle Leute, die dieses Projekt supporten. Alle, die dabei sind, alle, ey, es die ist halt. Zugucken. Und es ist halt, also es ist schon, das ist ein super geiles Gefühl, weil zu sagen, okay, wir ziehen das halt echt durch und haben nach einem Monat solche Zahlen, ist halt. Das ist halt geil so. Also ich persönlich finde es auch geil, weil ich bin wie Brian und Kira und Justus halt auch von der schauspielerischen Seite hier rangegangen. Und es ist quasi, als wenn ich auch, also es ist ja wie eine Improbühne so für uns alle. Und dass dann Leute kommen und sagen, ich guck mir das an. Und wie gesagt, die 16 Leute sagen, ey, hier nimmt man Amazon Prime, weil ich hab's. Ist halt, das ist halt, das fühlt sich richtig professionell an. Also es ist also deswegen von meiner Seite nochmal heftiges Danke dafür. Julian, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich allgemein D&D oder die Gruppe jetzt. Ich würde sagen, ich meine, wir haben letztes Mal ja schon so ein bisschen darüber geredet, wie wir da rangekommen sind. Mhm. Aber tatsächlich, also ich kann nochmal irgendwie so ein, zwei Sachen auspacken, jetzt wo Toni auch persönlich hier ist. Also sagen wir grob umrissen, so ein bisschen allgemein und dann ein bisschen spezifischer. Also die Gruppe hier. Ich habe das erste Mal D&D davon gehört überhaupt, da war ich glaube ich 11 oder so. Über einen Freund, wo ich dachte, ey, was ist das für eine geile Sache. Ich meine, ich habe Videospiele gespielt, aber da bewegst du dich ja doch in einem sehr engen Raum mit vielen Regeln. Und dann diese Idee einfach, kranker Scheiß, du kannst halt einfach machen, was du willst. Du kannst sagen, was du willst. Du hast zwar auch ein Regelwerk, aber eigentlich findet alles in deinem Kopf stand. Fand ich von Anfang an cool. Hat dann aber ewig gedauert, bis ich da mal wirklich rangekommen bin. Und zwischen, ja, nach ein bisschen Ausprobieren, auch mit anderen Regelwerken wie Pathfinder und sowas, kam ich dann bei Linus in der Session mal rein, über einen guten Freund von mir. Und das hat mir mega viel Spaß gemacht, worüber ich auch Leon und Justus kennengelernt habe. Und es hat mir auch mega viel Spaß gemacht, mit den beiden zu spielen. Ich glaube, Leon hat bei uns einen Gastauftritt gehabt in einer Session und mit Justus und Leon gemeinsam habe ich mal gespielt in einer One-Shot, die wir gemacht haben. Und da meinte ich dann auch, ey, geile Sache, ich will mehr mit euch spielen, sagt mal Bescheid, wenn ihr eine neue Session am Start habt. Und dann kam es halt dazu, dass eines Nachts, ich glaube es war Samstag auf Sonntag um 2 Uhr oder so, hat mir Leon dann geschrieben, ey, wie sieht's aus, hast du morgen nicht Bock mitzuspielen, wir machen was Neues. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass das, was wir jetzt heute hier haben, daraus werden sollte. Also für mich war es eigentlich nur eine neue Session. Und ja, so bin ich dann an diese Gruppe rangekommen. Vorher kannte ich halt wirklich nur Linus und Leon und Justus flüchtig. Und so bin ich hier reingerutscht. Was ist eine One-Shot? Kurze Zwischenfrage. One-Shot ist quasi ein in sich geschlossenes Adventure, so ein Tag. So was wie im Fuchsteufel zum Beispiel machen. Ah, okay. Ja, jetzt wie gesagt, Bilder sind online. machen wir bestimmt auch locker nochmal. Ja, wahrscheinlich. Also wenn ihr Bock habt, selbst mal irgendwie ein bisschen auszuprobieren, noch nicht ganz wisst, ist es was für mich, das persönlich zu spielen, ist es was, ist es nicht was. Irgendwann wahrscheinlich so innerhalb der nächsten Zeit wird wahrscheinlich wieder irgendwas announced, dass wir wieder am Fuchsteufel sind. Oder irgendwo, wer weiß. Und dann könnt ihr auch mal gucken, ob ihr da vorbeikommen könnt. Und da mal eine Runde mit euch spielt. In Hamburgo. In Hamburgo. Sí, señor. Ja, ne, und bei mir, ich war damals in Amerika, als ich gefragt wurde. Wie wir schon im letzten Explore the Pack erzählt haben, meine Geschichte mündet ja so ein bisschen mit Tonis Geschichte zusammen, weil wie du gesagt hast, dieses ganze, wir sagen, wir machen's und dann machen wir es doch nicht, waren Leon und ich mit D&D ewig lang, weil wir niemanden hatten, der es meistern wollte. So, und wir waren halt so beide so, okay, wir wollen spielen, aber wir haben gar keine Ahnung, wie man es meistern soll. An dieser Stelle, lasst euch davon nicht aufhalten. Wenn ihr genug Leute habt, die es machen wollen, meistert einfach selbst. So, scheiß drauf, es ist nicht so. Es ist beängstigend, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht für manche Leute, aber das ist es eigentlich nicht. Ehrlicherweise, das ist es nicht. Man ist so ein bisschen, man wächst mit seinen Aufgaben, man wird natürlich nicht anfangen und man wird der beste DM sein, den es jemals gab. Aber ich sag, realistisch ist man wahrscheinlich gut genug für seine Freunde. Ja. Und dann hat sich Toni hier bereit erklärt, den Anfang zu machen. Damals natürlich noch mit seinem Bruder und noch einem anderen Freund. Und Das war dann das tatsächlich, wie ich glaube ich schon letztes Mal gesagt habe, so eine der D&D-Sessions, D&D-Kampagnen, an die ich halt die besten Erinnerungen gefasst habe. Und so viele Magic Moments, weil es einfach so losgelöst war von Regeln. Einfach so, es sind halt Sachen passiert, es konnte alles passieren vom Ding. Wenn du irgendwie so einen guten Plan hingelegt hast, so, dann hat Tony dich das damals auch machen lassen. Und es hat einfach irgendwie funktioniert. D&D, finde ich, ist ein unglaublich gutes System. Ich finde, D&D ist auch ist natürlich irgendwo das bessere System. Aber in D&D gibt es halt sowas wie, du kannst den perfekten Plan haben, um den Drachen irgendwie zu töten. Direkt zu töten, right off the bat. Ihr habt den perfekten Plan und dann kommen euch die Regeln in den Weg. Mhm. So. Und dann ist es so, ja, aber ich habe ihn doch, ja, okay, so Strength-Wurf 22, so, er bricht frei. Und du bist halt so, ah, okay, das war unser ganzer Plan. Also ich meine, wenn dein ganzer Plan mit einem Strength-Wurf scheitern kann, war es auch kein guter Plan an der Stelle. aber so allgemein, ja. War der Lothrix-Plan, ne? Lothrix-Plan, welcher Plan? Wir wollten da reingehen, wir wollten Informationen bekommen, wir haben gehört, wir kriegen die Informationen nicht. Obwohl, er hat gesagt, gegen einen Zahn. Und ich habe ihm gesagt, nimm meinen Zahn umsonst und stirbst. So, und im Endeffekt hat der Plan noch funktioniert, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, eigentlich schon. Aber war das damals deine erste Erfahrung mit dem, überhaupt mit Pen and Paper? Also Leon und ich haben... Also, habe ich dich sozusagen entjungfert, so? Das kann man sagen. Okay, und wir sind schon wieder explicit. Leon und ich haben damals, wir haben halt, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, den Anfang davon Game One gesehen. Tears. Ah, ja, okay. Und wir fanden das halt derbe geil, wollten das auch machen. Mittlerweile gucke ich mit so einer gewissen Skepsis auf das Ganze. Nicht, weil es nicht damals derbe cool war, sondern weil jetzt, wo man mehr Ahnung davon hat, so, also natürlich wurde es nicht so hart ernst genommen, wie man dann im normalen Fall, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt, es dann ernst nimmt. Aber ich denke, das kommt einfach mit dem Format. Mhm. Aber ja, daraus hat sich das tatsächlich entwickelt. Cool. Und das war dann, du warst der erste DM, unter dem ich gespielt habe. Dann hat Leon ja so ein bisschen die Fackel weitergetragen. Und ich bin DM geworden, weil ich eigentlich Leute zu Leons Session bringen wollte. Und dann haben wir an der Ostsee gespielt. Da habe ich das dann. Da hast du Silber kennengelernt, ne? Genau. Einer der Spieler in einer von meinen zwei jetzigen Gruppen. Guter Freund von mir. Und ja, und die fanden das so geil, die haben dann gesagt, so bitte mach eine eigene Session für uns. Und ich war halt so, okay. Bin ich schon so froh. Und jetzt hat er zwei Sessions. Wie kann er das nur alles handeln? Aber eine ist die coolere. Ich finde die höchsten Session cool. Ja. Okay, ja. Rock voll, ne? So, bei mir war es tatsächlich so, dass ich in der Grundschule einen Kollegen hatte, der hat mit mir Rollenspiele gespielt. Aber das war halt so, er war einfach Meister. Das war aber nicht der Erzieher. Nein, Klassenkamerad. Das Ding ist halt so, es gab damals halt überhaupt keine Würfel oder sowas, sondern es war einfach immer nur so, der eine sagt, was er tut und der andere erzählt einfach immer nur. Und selbst wenn er irgendwie so, es gab halt keine richtigen Kämpfe oder so, sondern war halt immer irgendwie einfach irgendwie so eine Situation, wie zum Beispiel, du bist auf einer verlassenen Insel irgendwie gestrandet so und du hast nichts, was machst du jetzt? So, okay, was sehe ich da? Und das waren so die ersten Anfänge und das war eben halt in der Grundschule. Und das fand ich so cool, dass ich das mit anderen Klassenkameraden halt auch spielen wollte. Und die waren dann aber so, die haben es nicht verstanden. Die fingen dann an mit so, ich sehe einen Büffel und erschieß ihn. Ich so, das kannst du nicht machen. Ich muss dir halt so erzählen, was du siehst und so. Dann sagst du mir, was du tun möchtest. Und dann sage ich dir, ob es geht oder nicht. Und du kannst dich einfach anfangen und sagen, ich tue das und mach das. So, das geht halt nicht. So. Das waren so meine ersten Anfänge. Und dann natürlich über die Jahre Computerspiele hier und da, alles Mögliche. Bis ich dann irgendwann mit einem Trupp zusammenkam, die halt das Schwarze Auge gespielt haben. Da bin ich dann sozusagen das erste Mal mit Pen and Paper richtig in Kontakt gekommen. Da war ich vielleicht 19, 20 oder so. Und das war aber auch, so ein bisschen chaotisch, sage ich mal zunächst an, weil so die Atmosphäre war halt überhaupt nicht angepasst dafür, sondern wir haben einfach gesessen, so haben uns Pizza bestellt und reingeschaufelt und getrunken und so und haben halt irgendwie gezockt und sowas. War trotzdem ziemlich cool, war auch eine schöne Erfahrung, aber so richtig, es war halt auch nicht mit, wir laufen rum und so und haben unsere Figuren oder spielen irgendwie, sondern es war halt auch eher so, du hast deine Würfel und hast das DSA-System irgendwie 3.5 oder so. Und es war halt schon ein bisschen wirrer. Und jetzt, wo ich dann mit euch angefangen habe, habe ich halt natürlich auch wieder große Lust bekommen, weil ihr das halt auch so ein bisschen keine Ahnung, ich habe das schon so schön gehypt und habe dann angefangen mit Kerzen und allem und das so schön mit Fellen auslegen und Hörnern und Met und so. Das war halt schon richtig, richtig schön. Kommt locker auch alles noch. Dass die Begeisterung einfach so extrem groß geworden ist und als ich dann nachher D&D kennenlernen durfte, war es für mich halt noch so, okay, das System ist halt so schön, so einfach im Vergleich zu dem, was wir vorher gehabt haben und funktioniert so toll, das ist halt, das muss man öfter machen auf jeden Fall. Das ist richtig schön. Noch irgendwas, noch irgendjemand, der irgendwas zu seinen Anfängen sagen möchte? Weil dann würden wir jetzt in das zweite Thema des heutigen Abends einsteigen. Oh! Das kann's auch. Lange wurde geflüstert, lange wurde spekuliert, was es ist. Aber wahrscheinlich nicht. Es ist tatsächlich. Auf einem Post oder so? Bestimmt. Aber es ist das zweite, worüber wir jetzt heute in der zweiten Hälfte reden, ist High Fantasy. Und Low Fantasy. Low Fantasy. Und ich habe mich ein bisschen im Internet schlau gemacht über die Definitionen davon. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Und nee, deshalb wollte ich jetzt einfach mal so den Ball, bevor ich enthülle, was ist eigentlich damit auf sich, einfach an euch nicht geben. Oh, und sagen, was stellt ihr euch unter diesen Begriffen High und Low Fantasy eigentlich vor? Hey, soll ich anfangen? Ich fange jetzt einfach mal an. Also ich habe High Fantasy halt tatsächlich als ein Genre kennengelernt, dass es halt eine komplett selbst ausgedachte Fantasy-Welt sein muss, irgendwie, wo wirklich schon eigene Sprachen ausgedacht wurden und komplett eigene Rassen, komplett eigene Städte, eigenes politisches System, also wo halt wirklich in der höchste Aufwand an Arbeit dahinter steckt, um sozusagen eine glaubwürdige und richtig tiefgründige Welt zu erschaffen. Und Low Fantasy, ich habe den Begriff bisher wirklich noch gar nicht richtig gehört, Low Fantasy stelle ich mir halt vor wie, keine Ahnung, du wirst halt reingeworfen und es ist halt, keine Ahnung, es nimmt sehr viele Sachen aus unserer Welt irgendwie mit, ist aber irgendwie so standardmäßig. Also so diese typischen Sachen, so, da gibt's Elfen, da gibt's Zwerge, die gibt's einfach, aber da ist jetzt nicht irgendwie so, du hast jetzt nicht Hintergrundwissen über toll irgendwelche großartigen Clans oder irgendwelche bestimmten Bräuche oder so. Es sind einfach so, das ist halt so, wie du es kennst, hier gehst du rein, machst du mal und gut ist so. Schätze ich, aber ich habe keine Ahnung. Also wenn ich mir deine Definition von High Fantasy so anhöre, werde ich jetzt auch gesagt, dass Low Fantasy irgendwie ist, dass ich quasi, ich bediene mich an einem bereits bestehenden Universum und klatsche sozusagen einfach meine Geschichte da rein. So mit den Personen, die es da vielleicht schon gibt oder vielleicht dichte ich noch was dazu, aber wirklich dieses High Fantasy, wo ich alles mache oder wo ich quasi die Fantasy ganz aus mir selber hole, dann wäre Low Fantasy für mich so irgendwie das. Ja, also für mich ist eine High-Fantasy-Welt eine Welt, in der die Frequenz, mit der man mit fantastischen Sachen, die es in unserer Welt nicht gibt, konfrontiert wird, sehr hoch ist. Und in einer Low-Fantasy-Welt eben sehr niedrig. Also eine High-Fantasy-Welt würde ich jetzt als Beispiel mal nehmen, Herr der Ringe, Mittelerde. Ja, klar. Da hast du deine Zwerge, Elfen, Hobbits, Drachen und irgendwie, gut, Auenland ist vielleicht noch ein bisschen behütet, deswegen ist es bei denen so, oh nein, das existiert ja vielleicht gar nicht, aber die anderen wissen schon so ein bisschen, was abgeht und es gibt auf jeden Fall auch Orks und so. Und eine Low-Fantasy-Welt wäre für mich eigentlich eher so Game of Thrones so, in der Richtung. Vielleicht, wenn man sich die erste... Ja, aber ich meine, sag jetzt mal die Serie, erste Staffel. Also es ist schon Fantasy. Es gibt zum Beispiel auch mit den White Walkern und sowas. Die meisten, ich sag mal 99%, sehen das eher als Legenden an. Und im Endeffekt ist das doch ganz näher an der Realität dran. Also es ist halt eigentlich mehr, größerer Prozentteil eigentlich an weniger fantastischen Sachen. Dass die Existenz von Drachen extrem besonders ist, die Existenz von Untoten fast unglaublich erscheint. Das ist für mich eher so, dass... Ich glaube aber so, allein vom Buch her und so, das ist schon High Fantasy. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen habe ich mich ja gerade auf so ein bisschen auf die erste Staffel bezogen. Ja. Aber das ist so ungefähr meine Vorstellung zwischen High und Low Fantasy. So. Okay. Das klingt gut. Kläre uns auf. Ich kläre euch auf. nach dieser kleinen Werbeunterbrechung. Wer war am nächsten dran? Wer war am nächsten dran? Also, alle. Es gab über die Jahre ein bisschen verschiedene... Es gibt die Grunddefinition von dem Ganzen und dann gibt es so ein bisschen die Urban-Definition, so was Leute sich über die Jahre draus gemacht haben. Und da ist so ein bisschen insgesamt alles drin begriffen, was ihr gesagt habt. Eigentlich ist der Unterschied zwischen High- und Low-Fantasy tatsächlich, und das hätte ich selbst nicht geglaubt, dass Low-Fantasy Fantasy ist, was auf der Erde in unserer eigenen Welt spielt. Und High-Fantasy muss eine komplett ausgedachte sekundäre Welt sein. Ah. Das heißt, theoretisch ist sowohl Game of Thrones als auch Herr der Ringe High-Fantasy. Mhm. Harry Potter zum Beispiel ist Low-Fantasy. Ja, okay. Interessant. Das basiert auf unserer Welt. Weil Hogwarts in Schottland steht. Ja, ja. Das ist die eigentliche Definition. Allerdings haben über die Zeit Leute sehr viel mit dieser Definition gemacht. Zum Beispiel dann auch solche Sachen wie die Frequenz von Magie oder sowas. Auch solche Sachen wie, genau was du gesagt hast, wie oft wirst du mit fantastischen Dingen konfrontiert. Weil theoretisch in Westeros, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, du das Ganze, wenn du jetzt diese kleine Scheibe Übernatürliches, besonders wie du sagst, in den ersten Staffeln so rausnimmst, ist eigentlich Menschen, nur eine Mittelalterwelt. Weil es Menschen sind, die gegen Menschen kämpfen. Ja, also eigentlich ist es nur eine Mittelalterwelt. Aber es ist halt trotzdem eine komplett eigenständige andere Welt. Es ist ja nicht irgendwie in unseren Kontinenten oder so vorhanden. Aber es ist ja von den Elementen von etwas Fantastischem. Ja, ja, nicht unbedingt besonders fantastisch, ja, weil du dir vorstellen könntest, so, das könnte ja genauso gut auch irgendwie vor 600 Jahren passiert sein. Nach der Ursprungsdefinition ist es High Fantasy, aber mittlerweile ist es auch eher, sagen sie ja, es ist halt ein Mittelalter-Epos, wo ab und zu mal ein bisschen Black Magic und Dragon Lady Naked kommt. Und an der Stelle kann man auch gut fragen eigentlich, so, was bevorzugt ihr persönlich? Das habe ich auch heute schon ein paar Mal gefragt, tatsächlich. Ja. Ich glaube, ich bin eher ein High-Fantasy-Roller. Aber man ja tatsächlich an diesem Punkt sagen muss, dass alle, die in die Sachen, die wir jemals gespielt haben, High-Fantasy sind. Ja, aber... Laut der Definition. Also, für mich ist es halt tatsächlich immer so ein Ding von, wie ausgearbeitet ist das? Wenn du jetzt sowas hast, wie zum Beispiel Vampire the Masquerade Bloodlines, weißt du, so Vampire the Masquerade spielt ja im Grunde in der Gegenwart, hat aber eben halt diesen richtig ausgearbeiteten Vampir-Clan-Epos, sag ich mal, ne? Mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten der Clans und wie die alle zueinander stehen, wie so eine Mafia und deren Maskerade und so. Das ist halt auch extrem geil. Es ist halt richtig, richtig faszinierend so. Es ist aber halt wieder eine andere Schiene. Ich finde einfach nur, es kommt halt einfach drauf an, wie es präsentiert wird und wie es rüberkommt, denke ich. Ne? So, also ich finde High Fantasy auch unglaublich geil. Aber vielleicht hilft bei Low Fantasy einfach so, dass du leichter reinkommst, ne? So, in dem Sinne. Wenn es jetzt nur um ein Buch gehen würde, nur ums Lesen, dann hätten wir bei Herr der Ringe jetzt halt wieder richtig dicken Schinken, wo richtig viel drinsteht. Und bei Harry Potter das so, kannst du halt easy lesen. Läufst du durch, bist leichter unterhalten, kannst es dir vielleicht auch einfacher vorstellen oder so. Ich finde, beides hat seine Vorzüge so. Ne? Aber jetzt High Fantasy, The Witcher. Ich meine... Ich denke aber, du hast auch einen wichtigen Punkt gebracht, die Vorarbeit. Das Fundament. In Low Fantasy musst du weitaus, laut Definition, musst du weitaus weniger Fundament legen als in High Fantasy. Weil du kannst sagen, keine Ahnung, wir sind in Kroatien, wir sind in Schottland oder wir sind in der Antarktis oder sowas und jeder hat sofort ein Bild von der Antarktis. Mhm. Und darauf kannst du aufbauen. Dein Fundament ist schon gelegt, einfach von der Weltgeschichte. Und in High Fantasy musst du halt immer irgendwie das Fundament legen. Wobei es da natürlich auch extrem attraktiv sein kann, das Fundament über eine Zeit zu bauen und Leuten ein neues Gefühl von der Welt zu geben. Also ich meine das ja bei uns, wenn ich die Reiseroute von Gulhaven nach Schleflock so ins Gedächtnis rufe, ja, das ist wieder was quasi vor dem 7. Januar passiert ist. Ja, ihr werdet das noch erfahren. Also ich meine, wenn wir es jetzt schon angerissen haben, dann müssen wir es jetzt auch erzählen. Ja, können wir auch ein bisschen. Das war jetzt gar nicht meine Absicht. Ich meine, solange es nur die kurze Reiseroute ist. Also es ist nur die kurze Reiseroute. Also ich persönlich bin zu der Gruppe gestoßen, als sie auf dem Weg von Gulhaven nach Schneeflock war, mit Fischen, wegen Nahrungslieferungen. Und ich war quasi auf dem Weg gerade auch nach Schneeflock anscheinend unterwegs. Und habe Brian ein bisschen verzaubert und habe mich als sein Freund ausgegeben, als ein Freund von ihm, damit ich quasi mit der Gruppe nach Schneeflock reisen kann. Weil die waren halt quasi schon, die kannten sie schon und ich war dann halt der Neue sozusagen. Und einfach dieses... dass der Weg von Gulhaven nach Schneeflock quasi immer winterlicher wurde. Und, nur damit sie nicht vor der Kamera ist. einfach dieses, dass der Weg von Kopfsteinpflaster und Morast irgendwie immer verschneiter wird und es wird kälter und grauer und alles so. Das kannst du halt in Low Fantasy Sachen nur schwer machen, weil es halt eben einfach alles schon da ist. Und du sagst, wo es spielt. Und jeder hat sofort das gesamte Szenario irgendwie in seinem Kopf. Aber wenn es einfach dieses, wenn du es erzählen kannst und es dann passiert, dann hast du einfach für dich persönlich eine ganz andere Immersion in diese Welt einfach. Mhm. Weil du dich halt drauf einlassen musst und nicht einfach alles schon weißt. Deswegen bin ich persönlich eher so ein High-Fantasy-Mensch. Weil ich persönlich auch denke, so wenn ich halt Fantasy mache, dann will ich halt auch Fantasy im ganz krassen Stil so. Und wenn ich irgendwie jetzt in Deutschland wäre und hier wäre irgendwie Drachen gegen Oger oder so, das wäre irgendwie nicht so fantastisch einfach, weil es ist so, ja, es ist halt hier. So, da irgendwie, mir fehlt ja diese Komponente, weil es auch einfach, ich brauche dann auch die Welt, wo ich mir sicher sein kann und glauben kann, dass es das da gibt. Mhm. Ohne Frage. Und das kann, das finde ich, kann man in der Low-Fantasy-Welt, also quasi in unserer Welt, kann man das nicht. Also, das ist schwieriger, weil du gehst halt immer mit so einem gewissen Zweifel drin. Das ist halt wie bei, wenn man sich Harry Potter vorstellt und man geht alleine an diesem Punkt so. Ihr wollt mir erzählen, dass noch niemand gesehen hat, wie jemand das Gleis 9¾ betritt? Wie irgendjemand in dieses Ding reinläuft? Wahrscheinlich gibt es in den Büchern irgendwo die Erklärung, dass es verzaubert ist oder sowas. Aber da bist du schon wieder so. Ha. Ja, es ist halt wieder so, du musst quasi dann was dazu erzählen, damit es für alle anderen in der Welt quasi Sinn ergibt. Und das finde ich halt dann, da wird es mir dann zu gezweckt. So, weil das ist dann auch für mich so, ich will mich halt auf meine Geschichte einlassen. Und dazu will ich nicht, dass ich jemand anderem, der quasi auch in der Welt ist, aber nicht Teil dieser Geschichte, dass das für ihn irgendwie einen Sinn ergibt, halt macht. So. Also wisst ihr, was ich meine? Also eben dieses Leistung der Viertel. So. Ich will nicht, dass dann quasi eine Mechanik beschrieben wird, dass nur ich das sehen kann oder dass nur magische Wesen das sehen können. So. Weil es ist dann so, ja, dann brauche ich es auch gar, also dann muss ich das nicht hier spielen lassen. Dann kann ich auch in eine Welt gehen, wo es normal ist. Aber zum Beispiel, was ich da der interessant fand, ganz kurz an dieser Stelle, warum hast du Witcher gesagt? Jetzt bin ich schon wieder so. Ja, weil es im High Fantasy eine komplett eigene Welt ging, so. Ja, ich weiß, aber Toni, warum tust du mir das an? Weil Witcher einfach. Hellboy. Was mit Hellboy? Hellboy ist Low Fantasy theoretisch. Ja, klar. Aber macht schon ziemlich geil. Ja, aber wenn Hellboy, man sich allein die Filme anguckt, jetzt mal nicht nur die Comics. Ja, aber Hellboy, so. Ja, ich wollte gerade sagen, Hellboy ist doch eine Comicreihe. Ich meine, da kannst du ja jeden Comic-Helden nehmen, den es hier heutzutage gibt. Ist es ja auch. Ja, möglicherweise. Ja. Also, ich finde, dann ist schon wieder der Unterschied. Ich meine, wenn du jetzt Gotham City nimmst zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen. Gotham City ist theoretisch Low Fantasy, weil es in unserer Welt, aber es ist vom Ding irgendwo, ich will jetzt nicht Batman High Fantasy nennen. Mhm. Aber es ist ein komplett eigener Hub, in dem es passiert, der also irgendwie nichts mit was anderem zu Gotham tun hat. Gotham war doch nur ein anderer Name für Manhattan? Oder war nur ein eigenständiger Name? Ja, aber es ist dann Gotham City und niemand kennt es als Manhattan. Mit eigenen Charakteren, mit eigenen Politikern, die eigene Sachen machen, mit eigenen Familien und sowas. Und das ist schon wieder, wenn ich jetzt, ich sag, es spielt auf dieser Welt, aber eigentlich hat es wenig mit dieser Welt zu tun, weil es eigentlich so eine Blase ist, in der es eigentlich ist. Ja. Es bedient sich halt trotzdem der physikalischen Gegebenheiten, die wir heutzutage hier haben. Ja, okay, aber das macht Herr der Ringe ja vom Ding auch. Ich meine, du läufst ja immer noch auf dem Boden, ja, so, trotzdem, du hast immer noch Schwerkraft. Da kommt der Schwitzen. Ja, aber dann Doctor Strange, so. Weißt du, Doctor Strange ist auch okay, Magie. Okay, ja, okay. Und in Herr der Ringe ist Magie ja auch noch relativ sehr rar gestreut. Das stimmt, das stimmt. Ich habe das beste Zitat, das ich glaube ich jemals zu Herr der Ringe gehört habe, ist das: Gandalf ist kein Wizard, er ist ein Eldritch Knight Fighter. Weil eigentlich so, er kann sein Light Cantrip, so, den haut er raus. Er kann Taumaturgie, weil er seine Stimme lauter macht. So. Ja. Aber was kann er eigentlich sonst? Ansonsten hat er sein Schwert. Schwert so. Natürlich auch, ne? Er dual wieldet halt. Ja, und er kann halt anscheinend Sachen sehr, sehr, sehr reinwaschen, aber es dauert halt ein bisschen lange. Ja, das ist doch nur Prestidigitation. Das sind zwei Cantrips und ein so Level One Sound, vielleicht noch True Strike oder sowas. Aber also, du kannst mir nicht erzählen, ja, dass die Elben, ja, dass die Movements, die die da drauf haben, dass das unseren physischen Gegebenheiten entspricht. Ja. Nee, auf keinen Fall. Na, da müsst ihr mal tibetische Mönche angucken. Also es gibt tatsächlich auch Schnee. Ich erinnere mich nur an diese eine Szene, ja. Weißt du, wo, ich glaube, das war bei den Speeren, wo diese Speer auftauchen und wie Legolas die halt irgendwie sieht. Und dann kommen sie alle angeritten und Legolas macht halt von der einen Seite so einen Swoop direkt hinten auf den Sattel drauf. Es sieht einfach so witzig aus. Und eine Zeitlupe halt auch noch. Damit es aber richtig gut sieht. Aber hier, weil interessanter Fakt, es wird ja gesagt, dass Elben keine Spuren auf Schnee hinterlassen. So leicht, dass sie auf Schnee laufen können. Ne? Ja, aber es wird halt nie gezeigt. Und das finde ich jetzt zum Beispiel wieder ein Unterschied. So, es ist, wenn ich eine Sache sage, das ist okay, aber wenn ich es visualisiere, Dann muss es halt auch so sein. Dann weiß ich auch, ob es halt High oder Low Fantasy ist, weil es einer Gegebenheit entspricht, die wir haben, oder halt nicht. Mm. So, erzählen kann ich halt viel. Aber wenn ich es vor mir sehe, dann weiß ich genau, okay, das ist etwas Fantastisches. So. Weil sonst ist es wie in Westeros mit den. Es ist halt. Ist es eine Legende? Ist es eine Sage? Oder ist es real für die Welt? Julian, wie sieht es bei dir aus? High oder Low Fantasy? Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich mich, glaube ich, für High Fantasy entscheiden. Aber ich glaube, ich persönlich gehe da ein bisschen weg von dieser ursprünglichen Definition, mit dass Low Fantasy eben auf unserer Welt spielen muss. Wenn ich jetzt an D&D denke, dann denke ich sowieso, also habe ich sowieso mehr Lust, eigentlich in einer komplett ausgedachten Welt zu spielen. Mhm. Dann denke ich eher in der Unterscheidung, dass ich sage, entweder überall sind Elfen oder hier sind fast nur Menschen und irgendwie ist es krass, wenn jemand mal einen magischen Gegenstand findet. Das ist dann so eher die Schiene, in der ich denke. Also ich finde High Fantasy schon doch um einiges cooler, einfach nur, weil ich habe x viele Rollenspiele schon gespielt, man ist schon mit vielem konfrontiert worden und es ist leichter, das Ganze auch mehr als normal aufzunehmen und irgendwie freut man sich dann auch dran, in einer solchen Welt spielen zu können und daran teilhaben zu können. Aber ich finde auch, dass Low Fantasy seinen Reiz hat, einfach dieses, dass es plötzlich was ganz Besonderes ist, dass du vorher bist du halt rumgelaufen, hattest dann dein Schild und Schwert und kannst nicht zaubern oder sowas und dann triffst du eine gewisse Person und die ist irgendwie schon 200 Jahre alt und dann, oh, das ist ja irgendwie sonderbar. Also es ist dann was anderes. Also wenn du es halt bei High Fantasy bist du es gewohnt, dann ist es eine normale Geschichte. Aber wenn dann DM das halt wirklich gut atmosphärisch in Szene setzen kann, das in einer Low Fantasy Welt auch als wirklich besonders darzustellen, ist es, glaube ich, auch dann in diesen Momenten eine sehr befriedigende Sache. Aber allgemein habe ich mehr Interesse daran, High Fantasy Welten zu spielen. Ich finde tatsächlich, High- und Low-Fantasy geht ein bisschen mit einer anderen Sache einher. Nicht unbedingt gleich, aber hat auch viel damit zu tun, wie du deine Magiesysteme designst. Mhm. Weil ich habe in letzter Zeit auch so ein bisschen was gelesen über harte Magiesysteme und weiche Magiesysteme. Mhm. Was quasi der Unterschied ist zwischen, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel für harte Magiesysteme, Full Metal Alchemist oder so, wem das was sagt. Mhm. Wo quasi deine Transmutationsmagie darauf beruht, dass du so unglaublich feste Regeln hast. Dieses, du musst reingeben, was du rausbekommst. So. Und da drin gibt es zwar noch so ein paar kleine Schlenker. So, du kannst jetzt nicht aus allen Teilen, aus denen Mensch ist, einen neuen Menschen machen oder sowas. Oder einen alten Menschen wiederholen. Ja. Aber du hast eine unglaublich stark gesettete Sache. Du weißt, Transmutation kann nur so funktionieren. Im Vergleich zu, man kann Herr der Ringe als Beispiel für viele schöne Sachen nehmen, aber zum Beispiel, was kann Gandalf eigentlich? Mhm. So, wo fangen seine Fähigkeiten an und wo hören seine Fähigkeiten auf? Ich meine, man kann jetzt mit dem Silmarillion kommen, man kann davon reden, dass Gandalf eigentlich einer von denen, ne, ist. Mhm. Und dass er sich auch nicht wirklich einmischen darf und sowas, aber jetzt mal davon abgesehen, man kann eigentlich in Herr der Ringe nicht wirklich sagen, wo fängt Magie an, wo hört Magie auf und was ist so das Ende von den Möglichkeiten? Also Gandalf kann anscheinend eine verstärkte Form von Chatter, weil den Balrog, den er quasi in die Tiefe reißt, das klappt ja nur, weil er anscheinend mit seinem White Super Magic Stick so krass auf diese Brücke schlägt, dass die einfach einbricht. Oder er ist auch einfach Architekt gewesen im vorherigen Leben und kennt und einfach die Regeln von struktureller Integrität. Das, ja. Ich glaube, er kann Death Ward. Dass er, nachdem er auf 0 Hitpoints fällt, einmal wieder auf 1 Hitpoint zurückfällt, weil er wieder aufsteht. Nachdem der Ball und dann ist er weiß, das ist halt der Kug, der mit dem Zauber mitkommt. Ja. Da hat er quasi den Pakt mit dem Teufel eingegangen. Nee, ich finde so ein bisschen, also was mich an Low Fantasy so ein bisschen stört, ist, wenn ich an unsere Welt denke, dann denke ich halt immer, denke ich an große Kriege, die Menschen gegen Menschen geführt haben, mit Schwertern, mit Bögen, später dann mit Panzern und Musketen und so weiter. Und ich finde halt, das ist, wenn ich in unserer Welt spiele, dann sind das die Momente, die ich halt irgendwie nachempfinden will. Oder diese, das ist die Epik, die ich als Mensch in einer menschlichen Welt erleben wollen würde. So, also Schlachten um Burgen oder auf offenem Feld von Hundertschaften gegen Hundertschaften. So. Also alles, was eben, was sagen wie Battlefield und Call of Duty halt irgendwie emuliert haben. So. Also Battlefield noch mehr als Call of Duty mittlerweile so. Weil das ist so ein bisschen das, wo ich das Gefühl habe, das ist das, was Menschen erzählt haben und das hat irgendwie so ein, auf seine eigene Art und Weise auch irgendwie einen magischen Touch. Jetzt halt nicht Arkan, aber einfach auch was Fesselndes. Ich finde, Kriege haben immer auf einer gewissen Art und Weise irgendwas Unvorstellbares, weil du dir nicht vorstellen kannst, wie 5000 Leute gegen 5000, allgemein diese Art sich vorzustellen, wie viele Leute eigentlich 5000 Leute sind, bis du einmal 5000 Leute gesehen hast. Aber ich meine, was sagst du dann zu solchen Sachen wie Metal Gear Solid zum Beispiel? Ich hab jetzt erst kürzlich The Phantom Pain gespielt. Mhm. Oh, sponsert uns. aber wo es da um solche Sachen geht wie diese Art von manchen Sachen, von manchen Geschichten, einfach, also Assassin's Creed macht das ja auch sehr gerne. Einfach, ich nehme was, was wirklich passiert ist, und ich wiesel da einfach so meine Geschichte mit rein. Mhm. Es ist so ein kalter Krieg. Aber in Wirklichkeit hat hier Skullface versucht, irgendwie mit so Mechs und all so ein Zeug und Atombomben und irgendwie und Solid Liquid Rock Hard Snake, was für Snakes es auch immer gibt. Dann irgendwie versucht das zu machen. Was ich dazu sage, ist eigentlich tatsächlich, ich finde, es ist genau das perfekte Maß zwischen Menschlichkeit und quasi Low Fantasy. Weil es ist immer noch irgendwo eine menschengegebene Geschichte. Klar, also hast quasi einen Protagonisten, der anscheinend eine gewisse Art von Übermacht hat, weil er einfach gefühlt zig Bullets fressen kann, bis er umkippt. Oder bei Assassin's Creed, der zig Schwertstöße einstecken kann, bevor er von so einem Turm kippt. So. Aber es ist irgendwo, ich finde, es ist eine Art von Fantasy, die ich als Mensch und als menschlicher Spieler eines menschlichen Charakters irgendwo besser greifen kann als etwas anderes. Aber inwiefern zählt das denn jetzt noch zu Low Fantasy mit rein? Ich meine, okay, es basiert so auf unsere Vergangenheit, so jetzt Assassin's Creed und sowas, hat aber eben halt diese Sci-Fi-Elemente, ne? Dass du in den Animus reingehst und dann in die Vergangenheit sozusagen projiziert wirst und sowas. Gibt es halt auch dementsprechend High Sci-Fi und Low Sci-Fi? Ne, also ich glaube da... Also ich glaube, dann ist eher die Frage, wie definierst du Fantasy? Wir müssen einen Fantasy-Kompass entwickeln. Weil ich meine, Fantasy ist ja immer, oh mein Gott, perfekt. So eine Fantasy-Rose. Ja, ja. weil das Ding ist, ich meine, Fantasy... ist einfach alles Ausgedachte, oder wie? Na, ich meine, im Endeffekt, so, ich glaube, würden wir jetzt die originale Definition nachgucken, wäre es was anderes. Aber ehrlicherweise, ich meine, was sagt denn das Wort Fantasy? Ja, es ist eigentlich... So, es geht also halt um Ding, ist es eigentlich alles ausgedacht. Und ob das jetzt Sci-Fi ist oder nicht, ich glaube... Also für mich persönlich ist Sci-Fi nur ein Subgenre von Fantasy. Mm. Genauso wie Mittelalter-Fantasy irgendwie ein Subgenre ist. Ja, und, stimmt schon. Und ich denke immer nur automatisch bei Fantasy automatisch ein Schwert so an Drachen. An Drachen. Ja, ja, ja, aber bei Fee. Sci-Fi geht irgendwie so nach da und Fantasy geht irgendwie nach da. Und Mittelalter so, ja. Nee, aber ich finde, also wie gesagt, ich finde solche Sachen finde ich als cool, weil ich da als Mensch immer noch das Gefühl habe, ich spiele einen Menschen, der durchaus menschliche Züge hat oder menschliche Fähigkeiten und menschliche Angewohnheiten, Aktivitäten so. Und der halt teilweise fantastische Geschichten durchläuft oder Szenarien. Aber irgendwie ist es trotzdem, ich hatte das Gefühl einfach, in der Welt ist es greifbarer, weil es ein Schicksal ist, was von Menschen gestaltet wird und du als Mensch hast die Chance, dieses Schicksal zu ändern. Mhm. Ohne dass du halt irgendwie ein Halbgott bist oder so. So, also Tor. Ich wollte gerade sagen, so. Ja, wollte ich gerade sagen, da, irgendjemand hat jetzt an God of War gedacht. Wenn jetzt God of War kommt. Ich wollte es extra nicht sagen. God of War lässt halt auch wieder schon die Grenzen zwischen Low und High Fantasy verschwimmen, weil sie sagen, es ist Griechenland, aber ganz ehrlich, ist es Griechenland? So, ist es Griechenland? Eigentlich ist ja, es nicht Griechenland. Jetzt kommt halt nächstes, so, weißt du, die nordische Mythologie. Dann, genau, da muss man dann wieder über Mythologien und so reden. Ich spiele ja nicht mehr ab, wenn ich daran denke. Ey, das ist schon richtig. Also haben wir auf jeden Fall schon mal Talkthema für dann die nächsten 5 Sessions. nee, aber wie gesagt, also das ist so ein bisschen. Ich finde irgendwo, es gehört halt. Ich finde irgendwo gehört es nicht in diese Welt. Deswegen ist es halt. Deswegen ist Fantasy halt Fantasy. So, deswegen spielt gut. Die Teile des Sets von Herr der Ringe sind halt in Neuseeland und so. Ja. Aber so. Es ist halt. Das Ding ist halt, du weißt es halt nicht. Aber die Idee also, ist ja nicht in Neuseeland. Eben. Ja. Und ganz ehrlich, also bis ich gelesen habe, dass es Neuseeland ist, hätte ich gedacht so, okay, wo haben sie das her? So, ich hätte es halt, ich hätte es auch gar nicht wissen müssen. Auch dass Hogwarts in Schottland steht, hätte ich nicht wissen müssen. Ja. Ich hätte es insofern wissen müssen, als das Hobbiton ja in Anführungsstrichen immer noch da steht. Es gibt es. Ich will halt eigentlich ist mein Plan so, mein Plan für... Also wenn man mich jetzt fragen würde, was möchtest du irgendwann sein? Ich will irgendwann der Einbrecher sein, der in Frodos Haus einbricht und einfach wohnt. So. Und dann, wenn irgendwelche Penner kommen und anfangen wollen, irgendwie so Touristenfotos zu machen, sage ich denen, die sollen sich von meinem Grundstück verpissen. An der Stelle muss ich dich richtig enttäuschen. Ich wollte gerade sagen. So. Warst du in Neuseeland? Ja, ich war auch in Hobbiton drin. Ach so, cool. Ja, meine Schwester war nämlich auch da. Mhm. Die haben ja die Hobbit-Höhlen teilweise doppelt, ne? Einfach so unterschiedliche Größen. Oh. Weil teilweise... irgendwie Gandalf vor eine andere Tür gestellt wurde, um ihn abzufüllen, als dann nachher die Hobbits vor die Tür gestellt wurden, wegen der unterschiedlichen Größen und so. Und die sind leer von innen, ne? Musst du ganz stark sein, da kannst du teilweise nicht mal reingehen. Teilweise. Ich glaube, es gibt Das juckt mich teilweise. In Beutelsend kannst du nicht reingehen. Ich brauche nur ein Haus. Ja, aber Beutelsend ist ja Frodos Haus. Ja, ich nehme auch ein anderes Haus. Okay. Ich nehme irgendein Haus, solange es ein Hobbit-Haus ist. Die Sackheim. Das ist das Einzige, was ich möchte. Die Sackheims? In den grünen Drachen. Diese Bastarde, dass ich sogar in ein Hobbit-Haus gehen kann, was sogar dann in meiner Größe ist. Das macht es eigentlich nur noch süßer für mich. Warum genau heißen die Sackheim-Beutlins? Sackheim-Beutlins? Weil der Beutel so tief hängt? Oder? Geht's da nicht eher um den Sack? Ist der Halm am Sack? Nein? Gibt's nicht diesen. Ja. Stolzfüße! Kann die Regie das bitte schneiden? Schneid es mal raus. Nee, aber ja, Low-High-Fantasy sind wir dann ja. Gibt es da noch irgendwie was, wie wir das aushalten können? Hat der Chat noch Fragen? Das wäre ja auch mal interessant. Nein! Wie? Kein bisschen? Wunsch ist unglücklich. Pff. Das ist folgendes. I'm sad. Ich kann ja noch ein bisschen okay. So da, aber. Was schade? Ja. Was hat er geschrieben? Was macht gut. Die Regie da schon wieder? Gut. Macht die Tür also, klar? Liebe Leute, wir haben unsere zwei Themen für heute abgehakt. Wie ihr John Carter zuordnet. John Carter ist das, wo er in eine andere Welt geschleudert wird oder an dieser auf Arena fightet, ne? Oder was? War das? Ich habe den Film nie gesehen. Ich weiß, mir wurde nur, also ich habe irgendwie überall nur gelesen, dass der nicht sonderlich gut sein soll. Ich habe den Film gesehen vor ein paar Jahren und ich fand ihn ein bisschen underrated tatsächlich. Mir gefiel er ganz gut, aber ich war auch Kind und leicht beeindruckt. Du bist auch. Vor ein paar Jahren, ich war Kind. Aber wo würdest du ihn einordnen? Da. Frage beantwortet. Danke fürs Zuschauen. Ja, das Problem ist ja, dass wir nicht mal hier klare Linie meiner Definition gesetzt haben. So. Da ist es schwierig, das auch einzuordnen. Findest du nicht? Ja, weil ich meine so, du kannst halt die Buchdefinition nehmen, aber du musst halt auch über die Definition reden, die dem Ganzen über die Jahre gegeben wurden. Mhm. Also, wer hat hier alles John Carter gesehen? Also gut. Also, wir okay, formulieren die Frage kurz um. Wo würdest du John Carter einordnen? Da. Ich würde es als Low Fantasy einordnen, auf jeden Fall. Aber ich finde es halt immer schwierig, weil es ist halt eigentlich, du wirst in dem Film permanent mit fantastischen Dingen konfrontiert. Aber wenn du die gesamte Welt anguckst, wo der Film spielt, würde ich eher sagen, dass es Low Fantasy ist. Dann, okay, so, wenn Harry Potter, bestes Beispiel. Du siehst auch die ganze Zeit, wie sie in Hogwarts rumzaubern, aber die Welt selber ist eigentlich unsere Welt und Hogwarts ist nur so ein kleiner Ort. Und wenn du das jetzt auf beide, also wenn du jetzt, du kannst zwei Antworten geben. Einmal für die Definition der Welt und einmal für die Definition der Frequenz der fantastischen Dinge. Ja, nee, so weit würde ich es jetzt oder, nicht sagen. Oder du gibst uns 5 Antworten. oder 12 Antworten, einmal für jeden Akt des Films. So, Leute. Also ja. War ein schöner Abend. Gut. Ihr habt keine Fragen mehr. Wir haben unsere zwei Themen abgegrast. Es ist ein Dienstag. Ich denke, ihr wollt auch mittlerweile alle langsam ins Bett. Um 10 vor 10? Manche von uns müssen morgen arbeiten. Es ist dreiviertel 10. Aber nur manche von uns. Ich bin keiner davon. Aber ich werde auch sagen, genau. Auf jeden Fall. aber wir arbeiten, glaube ich. Ja. So ein bisschen. Wir arbeiten mega viel. Linus geht gleich noch zum McFit. Ja. Nee, ich gehe gleich noch strippen. Ich habe einen Strip-Job. Der hat deswegen schon das Outfit, ich verstehe. Ja. Kennst du diesen? Ich muss jetzt am Ende noch einen schrecklichen Witz bringen. Ich hoffe, der kostet uns keinen Abonnenten. warum haben Stripper am Ende immer noch so Feuerwehrhelme oder sowas an? Weil Frauen selbst da noch wissen wollen, dass der Mann einen Job hat. Hätte ich nicht machen sollen. Okay, tut mir leid. Der war gar nicht so schlecht. Ja, okay, aber ich habe kein Lachen gehört. Nee. So ist das gut. Und damit sind wir Sven lacht und Svens Lachen ist das Sven Wichtigste. Sven ist doch kein Matsch. Svens Lachen ist das Wichtigste. Okay. Aber auch nur lustig, weil keiner gelacht hat. Okay, das dachte ich mir. Es tut mir leid. Ich nehme die neunschwänzige Peitsche von, wie heißt er noch, Kahn. Katze. Also gut. Haben wir schon gemacht, den Witz. Danke für euer Zuschauen heute. Danke, dass ihr diesen Abend mit uns verbracht habt. Ja. Danke. Sehr gut. Und wir sehen uns Sonntag. Schlaft schön. Das wird